Historisch betrachtet ist die Rolle der Hausfrau eine ziemlich junge Erfindung. Die Tätigkeiten natürlich nicht. Zubereitung des Essens, Organisation der Versorgung, Pflege der Wäsche und der Lebensräume, Betreuung der Kinder und Pflege der Alten sind als Aufgaben so alt wie die Menschheit. Aber es waren lange Aufgaben, die von einer Gruppe wahrgenommen wurden, generationenübergreifend und nicht geschlechtsspezifisch sortiert. Eher war es so, dass alle bei allen Aufgaben geholfen haben. Als Rolle ist die Hausfrau, so wie wir sie kennen, eine Erfindung des Bürgertums und wurde ordentlich mit romantischer Bedeutung aufgeladen. In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts spielte sie eine kulturelle Hauptrolle, obwohl sie ohnehin nur für Teile der Gesellschaft denkbar war. Zahllose Film- und Fernsehproduktionen sind ihr gewidmet und haben sie auf ein Podest gehoben. Aber diese Feier der Hausfrau als Zentralfigur des gesellschaftlichen Zusammenlebens änderte nichts daran, dass sie von vielen Frauen als ein Gefängnis wahrgenommen wurde. Die Entwicklung der Rolle und ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit spiegelt das Ringen um Geschlechtergerechtigkeit. In der Bundesrepublik genauso wie im sozialistischen Osten, in dem Frauen berufliche Gleichberechtigung weitgehend erlangt hatten. Es lohnt sich, sich die Unterschiede vor Augen zu führen. Andere Länder sind übrigens viel weiter, was gesellschaftliche Freiheiten für Frauen anbelangt. Seien Sie gespannt auf Heim, Herd, Hashtag. Eine lange Nacht über die Geschichte der Hausfrau in Deutschland von Susanne Lurwig und Sabine Oelze. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Franz Fanon, den französischen Psychiater, Freiheitskämpfer und wichtigen frühen Denker der Dekolonialisierung, der im heutigen Diskurs eine prominente Rolle spielt. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Ich zeige euch meinen Alltag als Hausfrau. Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, räume die Wohnung auf und bereite ihm schon mal das Frühstück zu. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon weiter mit ganz alltäglichen Haushaltsaufgaben. Und dann ist meistens auch schon Mittagszeit, also bereite ich ihm das Mittagessen zu und überlege mir noch, was ich für ihn backen kann. Und dann gibt es meistens noch ein leckeres Gebäckstück. Carolina Tolstick. Ehemals Lehrerin, heute unter dem Namen Malischka auf Instagram und TikTok zu finden. Eine sogenannte Tradwife, also eine traditionelle Ehefrau, mit wachsender Followerschaft und großer medialer Aufmerksamkeit. Das Phänomen ist nicht neu, aber es hat einen neuen Anstrich. Junge Frauen, die sich bewusst für ein Leben am Herd entscheiden, die ihren Alltag mit Kochen, Backen, Putzen und Kindererziehung füllen und das stolz im Netz zur Schau stellen. Damit er immer gut drauf ist, sorge ich dafür, dass er immer etwas Leckeres zu essen hat. Zum Frühstück habe ich Rührei mit Blattgold gemacht und mir danach eine kleine Pause gegönnt. Zum Mittagessen gab es dann eine Hähnchenpfanne mit Reis in Herzchenform. Und dann habe ich mir noch überlegt, was ich ihm zum Abendessen koche und habe dann diese selbstgemachten Wraps gemacht. Und er hat sich sehr gefreut. Ursprung dieses Trends? Die USA. Erstmals sichtbar wird das Tradwife-Phänomen rund um die Wahl Donald Trumps 2016. Es entwickelt sich aus einem zutiefst konservativen, christlich geprägten Milieu. Mit Nähe zu rechtsgerichteten Bewegungen. Eine der bekanntesten Stimmen dieser Szene ist Esty Williams. In ihren TikTok-Videos zeigt sie sich beim Blumengießen, Backen oder Stricken. Sie zitiert Bibelverse, verweist auf Gott und propagiert, dass eine gute Ehefrau nähen, malen und regelmäßig Sport treiben sollte. Was nach harmloser Nostalgie klingt, ist oft durchzogen von antifeministischen Untertönen. Biblische Unterwerfung bedeutet nicht, dass die Frau weniger wert ist als der Ehemann. Tradwives fördern die biblische Unterordnung, weil die Bibel davon spricht und die Menschen leider die wahre Bedeutung dieses Begriffs verzerren. Das Autoritätssystem hat Christus als Spitze, gefolgt vom Ehemann, dann von der Ehefrau und schließlich von den Kindern. Dieser Rahmen schützt die Familienzelle vor Satan. Untergeordnete Frauen werden von ihren Ehemännern beschützt und geführt. Das finde ich auch total interessant, dass dieser Backlash und dass dieser Autoritarismus, dass das eben ein ganz bestimmtes Männlichkeitsbild erfordert. Wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, wir erleben so einen Backlash, hätte ich nicht gedacht, dass das auch integraler Bestandteil ist, dass man eben die Frau wieder in die zweite Stelle rückt. Frauen in der zweiten Reihe, als unsichtbare Dienerinnen im Haus oder als Herrscherinnen über Heim und Herd. Wie unterscheiden sich die neuen Tradwives von den alten Hausfrauen? Heim, Herd, Hashtag. Eine lange Nacht über die Geschichte der Hausfrau von Susanne Lurweg und Sabine Oelze. Ja, ich war gerne Hausfrau. Ich habe mich immer als selbstständig betrachtet. Ich konnte alles entscheiden. Gertrud Hafke, Hausfrau, Mutter von 5 Kindern und Zeitzeugin einer Ära, in der sich Deutschland vom Nachkriegsland zum Wirtschaftswunderland wandelte. In einem Gespräch blickt sie zurück auf ihr Leben, auf Waschküche, Gartenarbeit, Kuchenbacken und auf den Inhalt ihres Portemonnaies. Ja, ich verfügte über das Geld. Also, aber mein Mann hat das Konto, wie das so war. Aber ich kriegte mein regelmäßiges Geld, Haushaltsgeld. Ja. Und wenn dann Anschaffungen waren, ja, da haben wir zusammen beraten dann auch. Viel auf Kredit damals gekauft, die Möbel oder so. Ne? Die 1950er Jahre gelten als die Jahre des Wirtschaftswunders, des technischen Fortschritts und der Rückkehr zur sogenannten Normalität. Es ist die Zeit der modernen Küche mit Einbauschränken, Elektroofen, Waschmaschine und, für viele das größte Highlight, dem Kühlschrank. Mehr als ein Gerät, ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass es wieder aufwärts ging, dass man sich etwas leisten konnte und dass der Haushalt, wenn auch nur ein bisschen, leichter zu bewältigen war. Gertrud Hafke erinnert sich an eine Zeit, in der ein Familienfest wie die Kommunion des ältesten Kindes noch ganz ohne Kühlschrank zu einer logistischen Meisterleistung wurde. Ich weiß noch bei den Kindern, wie die Kommunion hatten und so bei unserem Ältesten. Da hatten wir noch keinen Kühlschrank, der ganze Kuchen im Keller und das war so heiß. Und wir mussten immer rein und raus aus dem Keller und wieder rein und wieder raus. Also das war schon schlimm, das war schon toll, wie wir dann einen Kühlschrank hatten, ne? Das Tradwife-Ideal inszeniert hingegen eine Vergangenheit, die es so, zumindest im Leben von Gertrud Hafke, überhaupt nicht gab. Hinter der Ästhetik in Pastelltönen verbergen sich Rollenbilder der 1950er Jahre, die stark romantisiert und gefiltert wurden, um dann in Hochglanzverpackung für den Algorithmus aufbereitet zu werden. Hier spricht Hannah Neilman, bekannt als Ballerina Farm, weil sie auf ihrem Account ein idyllisches Landleben inszeniert. Die Mormonin, einst Ballerina und Schönheitskönigin, zeigt sich beim Kochen, Backen und im Alltag mit 8 Kindern. Heute führt sie ihre Familie wie ein kleines Unternehmen, durchorganisiert, effizient, medienwirksam. Anfang 2025 zog sie mit ihrer Familie und ihrer Social-Media-Marke nach Irland. Historikerin Hedwig Richter, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München, mit Schwerpunkt auf Gender- und Demografieforschung, führt die Rückkehr der Geschlechterrollen auf die Zeitumstände zurück. Also ich würde das tatsächlich als ein Phänomen der Krisenzeit einschätzen, so wie das eben nach 45 ein Phänomen, also Ende der 40er dann sehr stark als Phänomen der Krisenzeit zu erklären ist, dass Menschen, die in einer Krisensituation sind, die das Gefühl haben, alles ist am Wanken. Im In unsicheren Zeiten sehnen sich viele nach Stabilität, nach einem sicheren Hafen. Und den glauben sie im traditionellen Familienleben zu finden, an der Seite eines starken Mannes. Perfekt vorgelebt von Tradwives in den sozialen Medien. Dabei sind sie hart arbeitende Frauen. Sie schuften teilweise rund um die Uhr. Für mehr Reichweite auf ihren Social-Media-Accounts. Naja, die Tradwives sind in erster Linie ein Geschäftsmodell. Chantal Lewis, Redakteurin der Zeitschrift Emma. Also, wenn Sie sich diese Frauen angucken, wie die eben den ganzen Tag irgendwelche Sachen kochen und irgendwelche Karamellsüßchen über irgendwelche Törtchen tröpfeln und noch irgendwie jedes letzte Brötchen selber backen und so weiter, dann ist das natürlich bei den meisten, würde ich jetzt mal sagen, wirklich ein sehr ausgeschlafenes Geschäftsmodell. Die haben ja Zehntausende, Hunderttausende Followerinnen wohl allermeistens. Und einige, bei denen es gut läuft, verdienen sich damit eine goldene Nase. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja fake. Zuerst sorge die Frau dafür, dass ihrem Gemahl nichts abgehe. Denn er ist das Haupt und der Erhalter der Familie. Belehrendes und erbauliches Lexikon der Sittsamkeit von A bis Z, welches insbesondere Jungfrauen, Bräute und Ehefrauen, aber auch das männliche Geschlecht über Anstand, Anmut und Würde in Haus und Gesellschaft unterrichtet. Gütersloh, 1874. Die bürgerliche Hausfrau, wie wir sie uns vorstellen, ist keine uralte Figur. Sie entstand im 19. Jahrhundert. Damals übernahmen Ehefrauen aus dem Bürgertum nach und nach Tätigkeiten, für die zuvor bezahlte Kräfte zuständig waren. Stillen, Kochen, Kinderbetreuung, Nähen, Putzen. Beruf der Hausfrau. Die Hausfrau ist die Seele des Hauses, die alles belebt, nach der sich alles richtet. Sie sei deshalb ihren Kindern, ihrem Gesinde, ihrer ganzen Familie ein Muster der Tätigkeit, der Klugheit, der Ordnung und der Reinlichkeit. Sie gewöhne sich, früh aufzustehen, denn wenn sie des Morgens zu lange der Ruhe pflegt, so wird auch das Gesinde ihrem Beispiele folgen und die besten Stunden des Tages werden verloren sein. Lexikon der Sittsamkeit. Die Frau zu Hause, sie wurde zum Statussymbol. Denn arbeiten, das hieß Geld verdienen. Und das wiederum hätte den Ruf des Mannes beschädigt. Lange bevor die Idee vom gängigen Bild einer Hausfrau die Gesellschaft prägte, war es jedoch ganz selbstverständlich, dass Frauen alle nur erdenklichen Berufe ergriffen. Bierbrauerinnen, Schneiderinnen, Chefinnen großer landwirtschaftlicher Betriebe. Wenn wir jetzt mal auf die Berufstätigkeit der Frauen oder die Ausbildung der Frauen eingehen wollen, dann finde ich einen Blick ins Mittelalter ganz gut. Sagt die Soziologin Evke Rulfes, Autorin des Buchs »Die Geschichte der Hausfrau«. Weil im Mittelalter wird klar in den Mitgliedlisten der Zünfte, aus denen geht deutlich hervor, dass Frauen eigentlich zu fast allen Zünften zugelassen waren. In vielen haben sie dominiert sogar, in vielen war es ausgeglichen. In Frankfurt war eben zum Beispiel das Bierbrauenfest in weiblicher Hand. Es gab in Köln rein weibliche Zünfte wie die Goldspinnerzunft. Frauen waren als selbstständige Meisterinnen tätig. Und? Nach der Heirat haben die Frauen ihre Geschäfte nicht aufgegeben, sondern weitergeführt. Und wenn sie geheiratet haben, dann ist der Mann in ihren Betrieb mit eingestiegen oder hat seinen eigenen Beruf weitergeführt oder wie auch immer. Nicht nur Arbeit war selbstverständlich, sondern auch Bildung. Sie galt als hohes Gut und als Gewinn auf dem Heiratsmarkt. Ausbildung konnte jetzt im Mittelalter, in dem Moment, wo noch Lehrtöchter erlaubt waren, also wo es am Anfang auch erlaubt war, dass eine Magd, die in einem Handwerkerhaushalt gearbeitet hat, konnte sozusagen auch diesen Beruf lernen und konnte dann ihre Ausbildung als Mitgift mitbringen. Und das wird dann eben unmöglich gemacht in dem Moment, wo das alles verboten wird, eben weil die Frauen als Konkurrenz wahrgenommen werden. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen, meistens gelingt's. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Auch wenn Frauen im Handwerk des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit durchaus eine bedeutende Rolle spielten, waren sie keineswegs gleichberechtigt. In vielen Zünften wurden sie systematisch ausgeschlossen, mit wenigen Ausnahmen. Nur verwitwete Handwerkerinnen durften eine Werkstatt weiterführen, und selbst das meist nur für eine begrenzte Zeit. Danach mussten sie erneut heiraten, oft einen Mann aus der Zunft, um den Betrieb fortsetzen zu dürfen. Schritt für Schritt wurden Frauen dann auch aus der aktiven Produktion verdrängt. Erst traf es die Dienstmägde, später sogar die Töchter der Meister. So wurden die Werkstätten zunehmend männlich dominiert, eine bewusste Entscheidung des Zunftsystems. Als die Arbeitsmöglichkeiten knapp werden und die Gürtel enger geschnallt werden müssen, fanden sich schnell Mittel und Wege, Frauen aus vielen Berufen zu verdrängen. Adolf Knigge, Schriftsteller und noch heute in manchen Kreisen als Ratgeber für richtiges Benehmen gefeiert, war ein großer Anhänger der Französischen Revolution. Allerdings überhaupt kein Freund der Emanzipation. In dem Kapitel über die Frauen, über den Umgang mit Frauen, da fängt er damit an, dass er sagt, ihn überkommt immer eine Art Fieberfrost, wenn eine Frau ihm gegenüber auf Gelehrsamkeit macht. Und wenn er mal heiraten solle, dann wäre es ihm wichtiger, dass seine Frau stricken und kochen kann, als dass sie lesen und schreiben kann. Und das spiegelt so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein Extrem, aber das spiegelt so ein bisschen die Stimmung, die gegen gelehrte Frauen gemacht wird, Ende des 18. Jahrhunderts. Bei einer allgemeinen Unterhaltung steht es jüngeren Personen, besonders aber Damen, nur in seltenen Fällen zu, ein Thema anzuschlagen. Geschieht es aber schon, so ist großer Takt bei dessen Wahl nötig. Lexikon der Sittsamkeit. Lächeln und Nicken, den Männern gefallen. Ein Modell, das heute wieder bei den sogenannten Tradwives propagiert wird und so alt zu sein scheint wie die Menschheit. Das finde ich eben auch total interessant, weil ja so oft dann in den Medien das den Tenor hat, na, ihr seht ja, ihr lieben Feministinnen an den Tradwives, es gibt ja so viele Frauen, die bleiben so gern freiwillig zu Hause, die machen das doch gerne. Und da kann ich nur sagen, das Wort mit der Freiwilligkeit müssen wir halt immer, finde ich, genau hinterfragen, weil all diese Dinge finden nicht im luftleeren Raum statt. Und wenn man Frauen suggeriert, du bist nur dann eine vollwertige Frau, erstens, wenn du Kinder bekommst, zweitens, wenn du 24 Stunden am Tag für diese Kinder da bist. Die Idealisierung einer Hausfrauenwelt, in der alles von Hand gemacht wird, mühsam Teige geknetet und Gemüse geschnippelt, kommt bei vielen älteren Frauen eher weniger gut an. Karin Rosa ist 82 Jahre alt. Auf die Frage nach ihrem Lieblingshaushaltsgerät muss sie nicht lange überlegen. Ach du meine Güte, die Waschmaschine. Weil ich das finde, das wirklich die Arbeit erleichtert. Also ich habe in Erinnerung, wie meine Mutter gewaschen hat. Das war so furchtbar und so anstrengend. Und da bin ich immer froh, dass ich das habe. Karin Rosa ist Mutter von drei Kindern, gelernte Krankenschwester, studierte Psychologin und hat nach dem Abitur zunächst eine Landfrauenschule absolviert. Landfrauenschulen, das waren Bildungseinrichtungen von Frauen für Frauen, gegründet im späten 19. Jahrhundert. Ziel war es, junge Frauen aus dem ländlichen Raum auf ein Leben als Bäuerin oder Hauswirtschafterin vorzubereiten. Dabei ging es nicht nur um Kochen, Putzen und Gartenarbeit, sondern auch um Selbstbewusstsein, Verantwortung und eine solide Allgemeinbildung. Wir waren noch 25 sogenannte Maiden. Übrigens, also Maid heißt auch was. Mut, Ausdauer, Idealismus, Demut. Das war der ethische Hintergrund. In den 1950er und 60er Jahren verstanden sich viele dieser Schulen als Orte, an denen Hauswirtschaft als Profession gelehrt wurde, nicht als bloßes Rollenbild. Unterrichtet wurden Theorie und Praxis, von Tierzucht bis Kultur. Ich hatte, glaube ich, auch dann als ganz junge Frau noch so Ideen von, man hat einen Salon und da kommen interessante Menschen und man hat interessante Gespräche. Also auch in der Landfrauenschule war ja es durchaus groß geschrieben, Kultur. Also es wurde gesungen, wir hatten einen Lesekreis, es wurde Theater gespielt, wir gingen in Museen. Das gehörte sehr dazu. zu diesem Bild. Hausfrau war nicht so wie 50er Jahre hübsch an sehr schönem Herd mit dekorativem Essen und wenn der Mann kommt, ziehe ich die Schürze aus. Das war nicht das Bild, was ich auf dieser Landfrauenschule gelernt hatte. Es gab zu allen praktischen Fächern eine Theorie. Also es gab Gartenbau, es gab Gesundheitspflege, Säuglingspflege, ja, Ernährungslehre, Chemie, Tierzucht, Gartenbau. Also alles, was wir praktisch machten, wurde theoretisch auch aufgearbeitet. Es war immer morgens, wurden wir in den Garten geschickt, in die Ställe geschickt, in die Küche geschickt, mussten putzen. Alles, was man halt so machte, kochen. Ein umfassender Ausbildungsanspruch. Und mehr als nur das Einüben weiblicher Pflichten. Die Landfrauenschulen wollten ihren Absolventinnen auch Anerkennung verschaffen. In einer Zeit, in der viele Frauen noch in familiären oder wirtschaftlichen Abhängigkeiten standen, waren Landfrauenschulen Orte, die weibliche Arbeit ernst nahmen und sie professionalisierten. Das war auch nötig. Vorindustriellen Haushalte muss man sich so vorstellen als sehr arbeitsintensive Haushalte. Noch einmal die Soziologin Evke Rulfes. Man hat auch sehr viel schon kaufen können und so, aber es musste halt wahnsinnig viel verarbeitet werden. Und Haushalt bedeutete eigentlich auch sehr oft auch in den Städten, dass es Tiere gab, dass es Felder zu bestellen gab. Und das bedeutete einfach, man brauchte Arbeitskräfte, verschiedene Arbeitskräfte, um diesen Haushalt überhaupt stemmen zu können. Und diesem Haushalt stand normalerweise sozusagen eben ein verheiratetes Paar vor. Die Hausarbeit in großen landwirtschaftlichen Betrieben wurde anerkannt und finanziell entlohnt. Der Begriff Hausfrau wird in jenen Jahren ganz anders definiert als heute. Die sogenannte Hausmutter früherer Jahrhunderte hatte wenig mit dem bürgerlichen Hausfrauenbild des 19. Jahrhunderts zu tun. Sie war eher eine Art Betriebsleiterin mit Personalverantwortung, zuständig für die Verwaltung des Haushalts und Repräsentantin des gesellschaftlichen Status. Doch mit der Industrialisierung verschwindet die Hausarbeit als bezahlte Tätigkeit von der Bildfläche. Gegen Ende des Jahrhunderts werden die Bilder der ländlichen Hausmutter und der bürgerlichen Ehefrau plötzlich zusammengeführt. Heraus kommt die unbezahlte Arbeitskraft. Die Idee von der Frau am Herd. Sie sitzt tief in unserem kollektiven Gedächtnis. So tief, dass wir oft ganz selbstverständlich davon ausgehen, Frauen waren schon immer für den Haushalt zuständig, für das Sammeln und nicht für das Jagen. Fürsorglich, häuslich, während Männer draußen das Geld verdienen. Eine Vorstellung, die bis heute nachwirkt. Obwohl sie historisch so nicht stimmt. Die Aufgabenverteilung im Bürgertum des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts sah dann irgendwann so aus, dass der Mann zum Geldverdienen das Haus verließ und die Frau zu Hause blieb. Zahlreiche neue Berufsmöglichkeiten wurden Frauen von Anfang an verwehrt. Sie durften weder Juristinnen noch Ärztinnen werden. Ihre Bestimmung, so die öffentliche männliche Meinung, das häusliche Umfeld. Das heißt, die Frauen dürfen offiziell nicht erwerbstätig sein. Das erkennt man ja auch noch aus dem 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, wo dann so gesagt wird, meine Frau muss nicht arbeiten. Was aber eben bedeutet, sie darf kein Geld verdienen, was dann eben als Zeichen von Wohlstand gilt. Viele Frauen mussten das dann heimlich machen in Heimarbeit und es durfte nicht herauskommen, weil sonst wäre man sozial abgestiegen. Schon immer existiert ein starker Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Und ein Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten. Auf dem Land musste jeder und jede mit anpacken, um die landwirtschaftlichen Betriebe am Laufen zu halten. In der Stadt war die Situation anders. Und die allermeisten Familien konnten sich das überhaupt nicht leisten, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Deswegen haben wirklich sehr, sehr viele Frauen einfach gearbeitet. Das ist nur irgendwie nicht anerkannt worden. Und eben nur in dieser bürgerlichen Schicht sozusagen wird diese Arbeit von den Frauen unsichtbar. Weil es sozusagen sozial verpönt war oder weil es eben als Zeichen von Wohlstand galt, nicht erwerbstätig zu sein und nicht die Hausarbeit zu machen. Was machst du denn für eine Hektik heute? Hallo, heute ist Dienstag, da kommt doch immer Violetta. Und wer ist Violetta? Unsere Putzfrau. Ja, warum räumst du dann die Küche auf? Lass die das doch machen. Das fehlt mir gerade noch. Sie räumt dann alles irgendwo falsch hin und dann suche ich mir danach wieder einen Wolf. Nee, nee, das mache ich lieber selbst. Und was machst du jetzt? Die Böden wischen. Ach, und das macht die Putzfrau nicht, weil... Hast du dir schon mal unsere Böden angesehen? Die sind so schmutzig, das wäre mir peinlich, wenn das jemand Fremdes sieht. Und das sieht man als erstes, wenn man hier reinkommt. Was soll denn die Violetta von uns denken? Die Vorstellung, dass Frauen nicht arbeiten, weil der Mann der Ernährer ist, verstärkt sich vor allem in den 50er Jahren. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg sind Arbeitsplätze zunächst knapp, die Männer traumatisiert. Die Frauen, die gerade noch die Trümmer weggeräumt hatten, sollten nun ihre psychisch und physisch angeschlagenen Männer wieder aufbauen. Ich würde sagen, nach 1945 wurde die Hausfrau nochmal neu erfunden. Die Historikerin Hedwig Richter. Und was ich so interessant finde in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist, dass eigentlich vieles längst über diese 19. Jahrhundert-Ordnung und sehr bürgerliche Ordnung hinweggegangen ist, dass Frauen in vielen, vielen Berufen arbeiteten, auch dass die Gesellschaft eigentlich viel offener war, wie viele Umfragen zeigen, was das Zusammenleben betrifft, was uneheliche Kinder betrifft. Und dass da die Gesellschaften in den westlichen Staaten, keineswegs nur in der Bundesrepublik, auf die Idee gekommen sind, nochmal dieses Gesellschaftsmodell auszupacken. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Und diese Werbung, etwa die berühmte Dr. Oetker-Werbung, die die meisten kennen, das ist natürlich auch eine Verhöhnung. Also die Menschen in 50er Jahren waren ja nicht blöd. Und da kommt diese ganze Ambivalenz zum Ausdruck. Einerseits will eine Frau so hübsch sein wie diese Frau in der Werbung und will eine gute Hausfrau sein. Aber andererseits ist schon auch klar, dass das alles irgendwie ein bisschen lächerlich ist. Freizeit, das war in der klassischen Rollenverteilung der Hausfrau kaum vorgesehen. Wer Haushalt, Kinder, Garten, Wäsche und manchmal auch Pflege übernahm, hatte wenig Raum für sich selbst. Eigene Hobbys? Die passten schlicht nicht in den Tag. Gertrud Hafke war oft zu müde oder schlicht zu beschäftigt. Da wir uns mal getroffen haben oder so mit Klassenkameraden oder so, war nicht. Er war ja auch so eingespannt im Haushalt mit allem. Da hatte man da keine Zeit für. Und da war man auch mal froh, wenn man mal Ruhe hatte. Oder ich weiß, mein Vater sonntags hat er oft die Kinder sonntags mittags genommen und sagt, da leg du dich eine Stunde hin. Ich nehme die Kinder mit nach hier. Meine Eltern wohnten hier unten. Die viel zitierte 50er-Jahre-Hausfrau in frisch gebügelter Bluse mit Sahnetorte und glänzender Spüle. Sie ist vor allem ein Abziehbild der Werbung. In der Realität bestimmen Mangel, Improvisation und Dauerarbeit den Alltag. Ihre Kleidung war funktional, genäht wurde selbst, oft aus Notwendigkeit, wie die Hausfrau Gertrud Hafke erzählt. Das hatte man auch meist eine Schürze an oder Kittel, je nachdem, was man gemacht hat. So viele Klamotten konnte man sich auch nicht kaufen. Ne? Ich war ja froh, wenn ich für die Kinder alles genäht kriegte, ne? Bevor Frauen in den 1950er Jahren wieder systematisch auf die Rolle der Hausfrau reduziert wurden, gab es eine kurze, aber prägende Phase der Selbstermächtigung. Die unmittelbaren Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Zeit gilt vielen HistorikerInnen heute als Stunde der Frauen. Denn inmitten des Trümmerlands waren es die Frauen, die in der Bundesrepublik den Wiederaufbau leisteten. Mit bloßen Händen. Sie organisierten das Überleben und hielten dabei oft die Familien zusammen. Hedwig Richter. Also in den Zeitschriften etwa gibt's Bilder von den Frauen, wie sie hart arbeiten, wie sie zupacken. In vielen Essays, nicht nur von Frauen, wird gefordert, dass Frauen jetzt auch mehr Einfluss haben, weil die Frauen in allen Berufen arbeiten, weil sie so selbstständig sind, weil sie auch für das blanke Überleben sorgen. Also es ist ja nicht nur so, dass sie in all den Berufen sind, dass sie während des Krieges schon dafür gesorgt haben, dass die Wirtschaft weiterläuft, sondern weil sie das jetzt auch in der Nachkriegszeit machen. In einem Land, in dem hunderttausende Männer gefallen oder in Kriegsgefangenschaft waren, stemmten die Frauen das Leben allein und blieben dabei doch mehr oder weniger ohne politischen Einfluss. Die Bilder der Trümmerfrauen haben sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Doch auf den Wiederaufbau folgt der Rückbau. Die kurzzeitige Emanzipation weicht bald einer Rückkehr zur traditionellen Rollenverteilung. Sie sind unterwegs, wenn sie Städterinnen sind, sind sie unterwegs auf dem Land und versuchen da oft zusammen mit ihren Kindern Nahrung zu bekommen. Sie sind auf den Schwarzmärkten unterwegs. Sie sind auch einfach weiterhin zuständig für den Haushalt und damit für das Kochen und damit in dieser Zeit, in der wirklich Hunger herrscht, da das Überleben der Familie zu sichern. Als das Überleben gesichert war, der Mann wieder in Lohn und Brot, sollte die Frau bitte nicht mehr arbeiten. Es zerreizt viele Mütter, ohne zwingenden Grund außerhalb des Hauses noch etwas Geld zu verdienen. Wo bleibt dann das stets wachsame Mutterauge? Alleingelassene Kinder verwildern leicht. Frauenrechte wurden wieder beschnitten. So lange, bis sie kaum noch vorhanden waren. Das hat eine historische Kontinuität. Im allgemeinen preußischen Landrecht ist es so, dass die Frau sozusagen verpflichtet wird, dem Haushalt vorzustehen, aber sie hat noch die Schlüsselgewalt. Das heißt, sie kann bestimmte finanzielle Entscheidungen treffen und so weiter. Sie hat eigentlich auch Einblick sozusagen ins gemeinsame Vermögen, das sie ja auch mit in die Ehe gebracht hat. Und 1900 tritt das bürgerliche Gesetzbuch in Kraft. Und obwohl sich da im Parlament sehr gestritten wurde, wird dann tatsächlich die Hausfrauenehe eingeführt. Nämlich die Frau ist verpflichtet, dem Haushalt vorzustehen. Gleichzeitig muss sie die Schlüsselgewalt abgeben. Das ist der sogenannte Gehorsamsparagraf. Der Mann trifft alle Entscheidungen, das gemeinsame Leben betreffend. In der sogenannten Hausfrauenehe der Nachkriegszeit war die rechtliche Stellung der Frau klar geregelt. Und zwar nach unten. Die Frau war in vielen Belangen nicht geschäftsfähig. Kein eigener Mietvertrag, kein Arbeitsvertrag, kein Bankkonto ohne Zustimmung des Ehemannes. Selbst über die Schulwahl ihrer Kinder durfte sie nicht alleine entscheiden. Juristisch war der Mann das Familienoberhaupt, mit weitreichenden Folgen für alle Fragen des täglichen Lebens. Ifke Rulfes. Das ist etwas, das 1949 mit dem Grundgesetz kollidiert, wo eben unsere tollen vier Parlamentarierinnen es geschafft haben, den Artikel Mann und Frau sind gleichberechtigt sozusagen einzuführen. Vier Frauen, Friederike Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel, kämpften damals im Parlamentarischen Rat für diesen Satz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Doch auf dem Papier ist die Gleichberechtigung schneller beschlossen als in der Realität durchgesetzt. Die Zahlen sind ernüchternd. Im Bundestag sind immerhin 34,7% Frauen vertreten, aber schon in den Landesparlamenten sind es durchschnittlich nur 32,2%. In Gemeindeparlamenten stellen sie nur 27,7% der Mitglieder. In ein Bürgermeisterinnenamt schaffen es gar nur 9%. Das schreibt 2024 die damals amtierende Familienministerin Lisa Paus im Vorwort zu einer Ausstellung über die Mütter des Grundgesetzes. Und in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg klaffte zwischen Gesetzes- und Lebenswirklichkeit ohnehin eine gewaltige Lücke. Die Juristin und ehemalige Familienrichterin Gisela Becker hat erlebt, wie das Recht am Alltag vorbeigeht. Das Familiengericht war natürlich sowas, nicht? Ich meine, da waren ja Leute nach dem Krieg zum Beispiel, die dann in sogenannter Onkelehe oder wilder Ehe zusammenlebten, schon 20 Jahre oder länger, auch Kinder hatten und nicht geschieden werden konnten, weil die erste Ehefrau da Nein sagte. Und es gab nicht einen schwerwiegenden Grund, weswegen man da die Schuld feststellen konnte. Und die Scheidungen vor 1977 waren großenteils Theater. Da haben sich die Eheleute abgesprochen, wer nimmt die Schuld und wer nicht. Und dann wurde das vorgespielt. Damit war dann Schluss. Und da brach wirklich eine Welle, ein Dammbruch war das, nicht? Und das war dann schon auch oft schwierig, auch oft ganz tragisch. Sogenannte Onkelehen, jahrzehntelanges Zusammenleben ohne Scheidung, Schuldfragen als bürokratisches Ritual. Die Justiz spielte mit, um ein veraltetes System aufrechtzuerhalten. Die Frau blieb dabei, rechtlich wie gesellschaftlich, im Schatten ihres Mannes. Ihre Aufgabe? Dem arbeitenden Mann den Rücken frei halten. Ein stressfreies Zuhause schaffen, das Alltagschaos fernhalten. Doch dieses Ideal hatte auch strukturelle Gründe, wie Evke Rülfes, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches »Die Erfindung der Hausfrau« erklärt. Die Verheiratungsdichte in den 50er, 60er Jahren war ja so hoch wie noch nie. Und es lag natürlich auf der einen Seite an der Unsicherheit in der Nachkriegssituation, aber eben auf der anderen Seite auch am sogenannten Kuppeleiparagrafen, der es halt Unverheirateten sehr schwer gemacht hat, eine Wohnung zu finden oder auch alleinstehenden Frauen. Der Kuppeleiparagraf besagte, dass nicht an unverheiratete Paare vermietet werden durfte, wenn diese in den Räumen sittenwidrige Handlungen unternehmen wollten. Einfacher gesagt, kein Raum für Prostitution. Die Angst, sich verdächtig zu machen, hielt viele Vermieter davon ab, an alleinstehende oder nicht verheiratete Paare zu vermieten. Das waren aber nicht die einzigen bürokratischen Hindernisse in jenen Jahren. Frauen, die arbeiteten oder gar studierten, wurden viele Steine in den Weg gelegt. Als sich Gisela Becker an der Freiburger Universität einschreibt, muss sie als angehende Rechtsvertreterin viel Durchsetzungskraft an den Tag legen. Wie ihr erging es vielen Frauen, die selbstständig ihr Geld verdienen wollten. Sie glaubten sogar, sie bräuchten die Erlaubnis ihres Mannes, um berufstätig zu sein. Ein Irrtum, sagt die Juristin Gisela Becker, aber ein weit verbreiteter. Es gab zum Beispiel, das habe ich erst viel später rausbekommen, 1956 ein Gesetz, Gleichheitsgrundsatz muss durchgeführt werden. Das heißt, die Frau musste nicht ihren Mann fragen, ob sie berufstätig war oder nicht. Nur, das hat die Rechtsprechung damals noch beherrscht von alten Juristen, die im Dritten Reich eine große Karriere machen, nicht zur Kenntnis genommen. Und dann wurde immer in den Kommentaren Scheidungsrecht und so weiter, wer gegen den Willen seines Ehemanns eine Arbeit aufnimmt, der setzt einen Scheidungsgrund. Und dann konnte der schuldhaft geschieden werden und bekam gar nichts. Und das war der Trick. Also das Gesetz war längst anders. Und heute gibt es auch noch die Legende, dass man bis 1977 seinen Mann um Erlaubnis fragen musste, wenn man berufstätig ist. Das stimmt einfach nicht. Aber die Praxis war so. Und mein Landgerichtspräsident hat mich auch bei meiner Einstellung gefragt, ob mein Mann denn damit einverstanden ist. Und ich wusste das gar nicht. Ich habe dann gesagt, ja, selbstverständlich. Die Szene erscheint grotesk. Rechtsprechend durfte die qualifizierte angehende Richterin am Landgericht, aber nur, wenn ihr Mann einverstanden ist. Das Missverhältnis von öffentlicher Rolle als Richterin und privater, aber eben auch öffentlicher Rolle als Ehefrau, scheint der Landgerichtspräsident nicht empfunden zu haben. Berufstätige Frauen wurden misstrauisch beäugt, vor allem wenn sie in typische Männerberufe eindrangen. Krankenschwester oder Grundschullehrerin, das ist in Ordnung. Richterin, Juristin oder Chefin, leider nicht. damals war das Familienbild halt doch nicht so, die Frau bei den Kindern und der Mann ist potent und also nicht nur sexuell, sondern auch finanziell. Da brach man ja eigentlich in eine Männerdomäne ein. Und das ist wie bei der Jagd. Wenn da jemand in einem fremden Gebiet wildert, dann mögen die es nicht so gerne. Ne? Auch das Scheidungsrecht spiegelte das traditionelle Rollenverständnis. Eine Ehe durfte jahrzehntelang nur mit Zustimmung beider Partner aufgelöst werden. Das erschwerte Trennungen massiv, besonders für Frauen. Naja, es gab immer die zwei Strömungen. Ich meine, das kam natürlich auch mit dem Nationalsozialismus, die Frau an den Herd, nicht? Und viele Kinder und Mutterkreuz und all das wurde ja alles verherrlicht und es wurde ja auch viel getan für die Mütter. Und dann ist das so ein Backlash gewesen. Und nach dem Krieg, die Frauen wurden einfach gebraucht. Aber sie haben dann ihre Positionen geräumt, mehr oder weniger freiwillig nach meiner Wahrnehmung. Und es gab auch ein ganz, ganz strenges Scheidungsrecht, das strengste Scheidungsrecht überhaupt. Denn wenn einer nicht wollte, war es nicht möglich, eine Ehe aufzulösen. Und das war aber deswegen, weil die paar Männer, die nach Hause kamen, die waren psychisch traumatisiert und die brauchten Familien, die sie auffangen. Das Deutschland war noch nicht so weit, dass ein Sozialstaat installiert war, der das hätte bezahlen können. Und das war der wesentliche Grund, warum die Scheidungen so schwer waren. Offenbar hatte das strenge Pochen auf der Verantwortungsgemeinschaft der Ehe, die man nicht so einfach löst, eine hohe gesellschaftliche Plausibilität. Das schlechte Gewissen, das Frauen besonders in den frühen 50er und 60er Jahren eingeimpft wurde, unterstützten auch die Kirchen. Wenn abends jemand nach Hause kommt, soll er eine warme Wohnung vorfinden und es soll das Abendessen soll schon auf dem Tisch stehen. Und er soll jetzt ganz ausspannen von dem Tagesablauf, von seiner Arbeit. Jeder zukünftige Ehemann wird bei einer solchen Einstellung vor Rührung ergriffen sein. Überhaupt ist die Absicht der jungen Damen hier sehr lobenswert, dass sie den von der katholischen Jugend eingerichteten Lehrgang als Schule für künftige Hausfrauen mitmachen. Freiwillig sogar. Nicht nur die Kirche bestimmt im Leben der Frauen mit, sondern auch immer wieder Männer. Ehemänner und auch Brüder entscheiden, ob eine Frau Bildung genießen durfte, einen Beruf erlernen oder, wie im 19. Jahrhundert vor allem im Bürgertum üblich, zum perfekten Heimchen getrimmt wurde, auf sogenannten Hausfrauenschulen. Wer weniger gut kocht, muss vor dem Gang zum Traualtar noch in die Bräuteschule. Die 50er Jahre werden zum Jahrzehnt der deutschen Hausfrau als Dienstleisterin ihres Mannes. Hier dein Frühstück und dein Hut? Deine Tasche? Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen? Und heute? Verwirklicht ist die Gleichstellung in Deutschland noch immer nicht. Frauen sind in der Politik nach wie vor unterrepräsentiert. Weniger als ein Drittel der Bundestagsabgeordneten ist weiblich. Die berühmte gläserne Decke? Sie ist noch da. In Chefetagen bleiben Frauen eine Minderheit. Auch der sogenannte Gender Pay Gap, also der Unterschied im Durchschnittsverdienst zwischen Männern und Frauen, klafft weiterhin spürbar. Frauen verdienen rund ein Sechstel weniger. Das liegt nicht nur an Teilzeitjobs oder Berufswahl. Es sind strukturelle Ungleichheiten, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Doch es gibt auch Fortschritte, wie Emma-Redakteurin Chantal Lewis betont. Sie müssen bedenken, es gab ja bis 1977, also bis zu dieser großen Familienrechtsreform, die ja sehr stark auch von der Frauenbewegung angetrieben worden ist, gab es ja dieses fürchterliche Scheidungsrecht. Es gab dieses Prinzip, man wurde schuldig geschieden. Das heißt, wenn eine Frau schuldig geschieden wurde, sagen wir mal, weil sie sich in jemand anders verliebt hat und fremdgegangen ist oder warum auch immer, dann stand die völlig mittellos da, weil sie keinen Unterhalt bekommen hat. hat. Und damit sind ja ganz viele Frauen in Beziehungen geblieben, die sie schon lange nicht mehr wollten. Wie geht es weiter? Im Jahr 2024 arbeiteten in Deutschland erstmals mehr Frauen in Teilzeit als in Vollzeit. 50,3% der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen sind teilzeitbeschäftigt. Hauptgründe sind familiäre Verpflichtungen, insbesondere die Betreuung von Kindern. So arbeiteten fast 2/3 aller Mütter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren in Teilzeit, während es bei Vätern nur 9% waren. Immerhin sind das mehr als zur Zeit der Wirtschaftswunderjahre Ende der 50er und 60er. Der Anteil berufstätiger, verheirateter Frauen lag damals bei nur 10-12%. Der Mann war der Ernährer, die Frau zuständig für Kinder, Küche und Haushalt. In den sogenannten Wirtschaftswunderjahren erlebt Deutschland einen Aufschwung erster Güte. Die Wirtschaft boomt. Der Kapitalismus ist die Wirtschaftsform der Stunde. Fast täglich kommen in jenen Jahren und bis heute neue Konsumartikel für die Hausfrau auf den Markt. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. Er muss reden. Backutensilien, Küchengeräte und andere Haushaltshilfen. Die Werbung von Back- bis Waschpulver ist auf die Hausfrau zugeschnitten. Denn schließlich, so das Credo der 1950er Jahre, will der Mann immer wieder aufs Neue begeistert und gewonnen werden. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es gibt dann zum Beispiel auch bekannte Schlager. Das Wanderlied der Hausfrau ist einer, der immer wieder in den Radioprogrammen auftaucht. Da geht es darum, dass die Frau die ganze Zeit läuft. Das ist so ein Motiv und eben wahnsinnig viel zu tun hat. Sie läuft beim Putzen, sie läuft Trepp auf, Trepp ab. Sie muss mehrfach am Tag zum Einkaufen, um die Sonderangebote zu bekommen. Sie muss die kleinen Kinder irgendwo hinbringen. Sie muss die Arzttermine wahrnehmen. Diese große Mühsal, die Frauen haben, das ist schon auch ein ganz großes Thema, das die 50er Jahre begleitet. Der Doktor sagt, dass wir zu wenig wandern und dass kein Mensch spazieren gehen mag wie de Bumm. Wahrscheinlich spricht der Doktor bloß von anderen, denn ich als Hausfrau latsch den ganzen Tag. Morgens früh schon um 7:30 hab ich Brötchen raufgebracht. Danach steht der Gang zur Küche mir bevor. Dann nehm ich die Zeitung ab und dann laufe ich im Trab mit den Kaffeetassen durch den Korridor. Ja, als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Jovi wallralala, jovi wallralala. Täglich mach ich 20 Mal mit viel Geklirr. Ein Gepäckmarsch mit dem ganzen Essgeschirr. Darum habe ich als Hausfrau einen Zorn. Aufs Wandern, meine Sohlen haben eine Haut, die ist von Horn. Denn bin ich hinten, klingelt's immer gerade vorn. Gesellschaften im Wandel. Mit Männern, die zwischen Fortschrittsangst und Autoritätsverlust schwanken. Und einer Politik, die sich nicht etwa gegen, sondern für eine Rückkehr zu alten Rollenbildern entscheidet. Juristisch, gesellschaftlich und im Alltag ist das Machtgefälle verankert. Vergewaltigung in der Ehe? Bis 1997 kein Straftatbestand. Seit 1958 existiert das sogenannte Ehegattensplitting. Eine Steuerregelung, die finanzielle Abhängigkeit der Frau meist verstärkt. Wer nicht arbeitet, oft genug die Frau, senkt das gemeinsame steuerpflichtige Einkommen. Ein System, das Paare belohnt, bei denen der Mann in den meisten Fällen verdient und die Frau zu Hause bleibt. Das ist eben ganz interessant, wie die Politik in der Nachkriegszeit systematisch dieses Hausfrauenmodell befördert. Und da kommt dann eben das Ehegattensplitting, aber auch der Sozialstaat. Alles wird auf dieses Ernährermodell zugespitzt. Das geht bis dahin, dass Hausfrauen keine Rente haben, dass sie keine Versicherungen haben. Das ist dann ein großes Thema, wie man dem nachkommt, wie man Frauen auch versichern kann. Was passiert eigentlich mit den Witwen? Das Hausfrauenmodell bringt ganz, ganz viele Nachteile und Probleme mit sich. Und das löst man nicht damit, dass man sagt, das ist eigentlich dysfunktional in unserer Zeit, sondern das wird dann nachholend, versucht man, diese Probleme zu flicken. Doch geflickt sind die Probleme bis heute nicht. Jede zweite Ehe wird geschieden. Nach der Trennung muss der Besserverdienende, in der Regel immer noch der Mann, nur für die Kinder in Ausbildung aufkommen. Ist die Frau in der Lage zu arbeiten, entfällt die Unterhaltspflicht. Wenn sie Vollzeit Hausfrau ist oder in Teilzeit arbeitet, wird es mit dem Geld schnell sehr knapp, erinnert Emma-Redakteurin Chantal Lewis. Wenn der Gesetzgeber auf der anderen Seite völlig gegenläufige Signale setzt, nämlich das Ehegattensplitting, nämlich die kostenlose Mitversicherung bei der Krankenversicherung und solche Sachen, dann hebt er sein eigenes Signal ja wieder auf. Das heißt, dieses Unterhaltsrecht, diese Unterhaltsrechtsreform war nicht stringent mit anderen Gesetzessignalen. Und die Realität sieht einfach anders aus. Und da habe ich so das Gefühl, die Frauen rennen da manchmal doch etwas blauäugig bis blind, dann in ein Modell, wo sie erst hinterher merken, oh, jetzt war jetzt 10 Jahre zu Hause, ich habe beruflich pausiert, er hat sich getrennt oder auch ich habe mich getrennt und jetzt stehe ich plötzlich da, ich kriege zwar ein bisschen Unterhalt für die Kinder, für mich aber nicht und er hat in der Zeit Karriere gemacht und wie stehe ich denn jetzt finanziell eigentlich da? Vor allem das Ehegattensplitting halten viele Ökonominnen, Historikerinnen und Feministinnen für ein Desaster. Es sieht vor, dass beide Einkommen gemeinsam versteuert werden. Wer mehr verdient, spart Geld, wer weniger verdient, zahlt drauf. Bis heute fast immer die Frau. Also Ehegattensplitting, das heißt im Grunde genommen ja eine Subventionierung der Hausfrauenehe, ist ein Riesenproblem, weil wir natürlich auch immer wieder hören, dass Frauen sagen, ja, das lohnt sich ja gar nicht, wenn ich arbeite. Und das subventioniert der Staat mit Steuergeldern, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ein Paar, wo beide arbeiten, beide das halbwegs das Gleiche verdienen, bekommt sozusagen keine steuerliche Förderung. Ein Paar, wo er, so ist es ja meistens, sehr, sehr viel verdient und sie gar nicht, bekommt tausende Euro sozusagen steuerliche Förderung. Die Absurdität des Konstrukts Ehegattensplitting liegt auf der Hand. Warum hält es sich trotzdem so hartnäckig? Wir machen zu jeder Bundestagswahl machen wir so Wahlprüfsteine und immer steht in den Parteiprogrammen zumindest einiger Parteien, wir wollen das Ehegattensplitting abschaffen und wir schließen immer schon Wetten ab, ob es denn in dieser Legislaturperiode dann passieren wird und es passiert nie. Es ist unfassbar, egal welche Regierungskoalition Sie haben. Genau so ist es. Das Ehegattensplitting bleibt auch im Koalitionsvertrag von CDU und SPD im Jahre 2025 erhalten. Damit lohnt sich weiterhin das Alleinverdienermodell und es gibt weiterhin weniger Anreize für Frauen zu arbeiten. Das Ehegattensplitting, so besagen es aktuelle Studien, kostet den Staat jährlich 20 Milliarden Euro. Auch den Fachkräftemangel dürfte man mit solchen Koalitionsverträgen kaum beseitigen. Wegen des Ehegattensplittings wurde Deutschland unter anderem schon von der OECD gerügt. Aber wie steht's eigentlich mit der Altersvorsorge, wenn man jahrzehntelang für die Familie sorgt, aber ohne Gehalt? Und welches Hausfrauenbild weltweit wird im Kino und in Serien erzählt? Mal so ein Hausfrauenleben, wo besteht da denn auch schon groß draus, ne? Ich meine, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Alles immer grau und so, ne? Dreckig, immer dasselbe, einkaufen, kochen, putzen. Wenn du gerade geputzt hast, ist schon wieder alles dreckig, ne? Kaum hast du die Betten gemacht, legt sich einer rein, ist alles verknubbelt. Was 1978 so lustig von Elke Heidenreich in ihrer Rolle als Metzgersfrau Else Stratmann aus Wanne-Eickel vorgetragen wird, ist für viele Frauen Alltag. Kochen, putzen, staubsaugen und dann alles wieder von vorne. Die Rolle der Hausfrau hat sich gewandelt. Verschwunden ist sie nicht. Schon gar nicht in Filmen. Allerdings hat sie wenig mit der biederen Version der deutschen Werbung der 1950er Jahre zu tun. Im Gegenteil. Das ist, dass amerikanische Serien sich kaum interessieren für Lebenssituationen, die durchschnittlich sind, also durchschnittlich auch in Amerika sind. Das heißt, wo man keine 7 Zimmer hat in der Wohnung oder im Haus, sondern also in 2- oder 3-Zimmer-Wohnung hat. Und wer kann sich überhaupt das leisten, eine Hausfrau zu haben heutzutage? Das heißt, es gibt ganz wenige Serien, die sich mit der Arbeiterklasse befassen oder mit Fragen des Geldes generell, Fragen der Arbeit. Das ist einfach nicht ein Thema, was im amerikanischen populären Kultur häufig thematisiert wird heutzutage. Sagt Robin Curtis, Filmwissenschaftlerin von der Universität Düsseldorf. Doch obwohl das Bild seit Jahrzehnten von amerikanischen Filmen und Serien geprägt wird, ist ein Leben zwischen Fitnessclub und Cocktailparty für Hausfrauen immer noch eher die Ausnahme als die Regel. In vielen Familien kümmern sich Frauen heute wie vor Jahrzehnten um den Haushalt. Ihre Arbeit machen sie still und leise, meist ohne sich zu beschweren. Auch Can Su, Anfang 30. Mit ihren türkischen Schwiegereltern, ihrem Ehemann und den 6 Kindern lebt sie in einem Einfamilienhaus in einer münsterländischen Kleinstadt. Mit dem Status Hausfrau hat sie keine Probleme, nur mit dem Begriff. Ich habe quasi mit 18 Jahren gestartet, mit 18 geheiratet. Dann hat man halt sozusagen das Leben als Hausfrau. Diesen Begriff mag ich eigentlich nicht, Hausfrau zu sagen, weil zu Hausfrau gehört sehr, sehr vieles dazu. Also man ist nicht nur die Frau, die im Haus ist, sondern auch also alles macht. Also man ist auch draußen, man ist nicht nur im Haus, sondern man macht alles. In den 1950er Jahren sind die Aufgaben klar verteilt. Der Mann arbeitet, die Frau kümmert sich. Das gilt nicht als Belastung, sondern als Berufung. Auch heute strukturieren Frauen ihren Alltag häufig nach den Bedürfnissen anderer. Man hat sich halt so orientiert nach der Arbeit, halt wie der Mann gearbeitet hat, Frühschicht, Spätschicht. Und also so hat es halt mal angefangen. Ne? Und dann hat man so langsam seine Arbeit verrichtet. Und danach, wo die Kinder gekommen sind, hat man dann halt eben jeden Tag dann mit dem Kindergarten angefangen. Danach kam auch die Schule dazu. Und jetzt so im Nachhinein, also ist immer nach den Kindern gerichtet und halt nach Terminen gerichtet. Was früher das gesellschaftlich erwartete Ideal war, ist heute ein Reizthema. Wer sich gegen Lohnarbeit und für Care-Arbeit entscheidet, muss mit Wertungen rechnen, von außen, aber auch oft von innen. Dabei, so betont Can Su, sei Hausfrau sein heute nicht Rückzug, sondern oft Improvisation, Technikverständnis und Multitasking. Wer sich kümmert, muss alles können und lernt, notfalls online. Ich habe Fachabi. Ich wollte Sozialpädagogik anfangen in der Fachhochschule. Da habe ich auch mich beworben, sage ich mal. Aber dann kam halt die Schwangerschaft. Dann hat man gesagt, okay. Aber jetzt habe ich überhaupt kein Bedürfnis dazu, irgendwie noch was zu studieren, weil ich habe 15, 16 Jahre jetzt schon studiert. Und man studiert immer noch und das reicht eigentlich. Ich bin Lehrerin, ich bin Ärztin, ich mache alles. Machst du YouTube auf, wie kann man eine Waschmaschine reparieren, wie repariert man eine Spülmaschine? Das ist alles mit drin, ja. 2004 startet die Serie Desperate Housewives. Die verzweifelten Hausfrauen reparieren nichts selbst. Sie haben für alles Handwerker und Helferinnen. Ihr Lebensinhalt auf den ersten Blick: gut aussehen und sich einen reichen Mann angeln. Das Geheimnis, wie du einen Kerl an Land ziehst, ist, du musst ihn ignorieren. Du bist diejenige, die ein Gespräch beendet. Du bist diejenige, die für ein Treffen keine Zeit hat. Und es funktioniert. Man könnte sagen, dass zu der Zeit von Desperate Housewives, das lief zwischen 2004 und 2012, gab es eine Vielzahl an Serien, die Frauenfiguren hervorgehoben haben und auch ähnlich wie Desperate Housewives diese Idee der Hausfrau in Frage gestellt haben. Ich würde vor Desperate Housewives eigentlich The Sopranos nennen, wo Carmela Soprano eindeutig keinen Beruf ausgeübt hat. Also sie war zu Hause, hat das Essen organisiert, hat Geld ausgegeben, hat sich Sorgen gemacht um die Familie. Aber das war natürlich eine Figur, die sehr genau untersucht würde im Rahmen von der Leben in der Kriminalität ihres Mannes. Das heißt, das war ein Hinterfragen dieser Idee der Hausfrau, was dann in Desperate Housewives auch weiter fortgesetzt wurde. Rente, Altersabsicherung, gesellschaftlicher Status, viele dieser Fragen bleiben für Hausfrauen nicht nur in Film und Serie unsichtbar. Chansu hat sich damit arrangiert. Das ist ja in Deutschland so, dass man, wenn man Kinder hat, dass man pro Kind Anspruch auf Rente hat. Also wir zahlen ja in die Rentenversicherung ein, ne? Das ist ja, das bleibt ja nicht aus. Also das, nö, damit habe ich überhaupt keine Sorgen, also nö, gar nicht. Aber was ist mit dem Blick von außen? Wird Hausarbeit heute überhaupt noch gesehen oder gar respektiert? Also ich habe noch nie so negative Einwände gehört, so du arbeitest nicht, du hast Kinder. Aber der Beruf Hausfrau oder Mutter, ich finde, das ist ein sehr ehrenvoller Job. Und ich finde, da sollte man sich runter machen lassen und überhaupt nicht, weil ohne Mutter, ohne Hausfrau läuft nichts. Dabei ist Hausarbeit noch sehr lange eine harte körperliche Arbeit und Kinderbetreuung erst einmal gar nicht vorhanden. Hedwig Richter. Also man sagt so, dass es so 70, 75 Stunden reine Hausarbeit gab, Ende der 40er bis weit in die 50er Jahre. Allein die Wäsche war unfassbar anstrengend. Es gibt so eine Umfrage in der Konstanze, was ist die unangenehmste Hausarbeit? Und dann kommt noch vor Kartoffelschälen kommt die Wäsche. Die muss gekocht werden, die muss eingeseift werden, dann muss sie gerieben werden, dann muss diese schwere, tropfnasse Wäsche aufgehängt werden. Also Hausfrauenarbeit war wirklich allerhärteste Arbeit. Meine erste Waschmaschine, meine Schwester, die wohnte auch im Haus, die hatte schon eine. Gertrud Hafke, Hausfrau aus Königswinter. Und ich habe noch hier draußen in der Waschküche, großen Kessel wurde dann angemacht und die Windeln und so weiter, die wurden in der Küche auf dem Herd gekocht und dann mit der Hand gewaschen. Und dann hatte ich nachher schon eine Schleuder, das war schon viel. Und einen Stampfer. Und ich hatte von meinen Eltern noch auch eine Waschmaschine, die mit der Hand geschlagen wurde. Dann, ne? Da musste man immer feste schlagen. Ja, das war dann schon eine Erleichterung, war dann die erste Waschmaschine. Waschmaschine, Fernseher, Brotschneidemaschinen. Allmählich ziehen Küchenhelfer in den Alltag ein. Auch die Kinderbetreuung, wenn auch meist nur vormittags, erleichtert das Leben. Von allen Seiten werden hohe Anforderungen an Frauen gestellt. Sie sollen eigentlich in allen Bereichen Höchstleistungen bringen, Karriere machen, den Haushalt schmeißen, dabei gut aussehen, gut gelaunt sein und Mann und Kinder perfekt unterstützen. Die Angebote für ganztägige Kinderbetreuung werden zahlreicher, aber sie anzunehmen ist auch kein Genuss ohne Reue. In Westdeutschland tun sich viele Frauen schwer damit, ihre Kinder ganztags betreuen zu lassen. Zu groß ist der Druck, zu schwer lastet das schlechte Gewissen auf Müttern, wenn sie nicht viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das ist auch das Ergebnis einer kürzlich durchgeführten Studie zur Anerkennung von Hausfrauenarbeit. Besonders Mütter empfinden es als großen Stress, alles unter einen Hut zu bekommen, werten sich und ihre Tätigkeit ab. Katrin Stache von der Universität Braunschweig. Gerade die wahrgenommenen Erwartungen an die moderne Frau, die alles unter einen Hut bekommt, tragen oft zu erhöhtem Stressempfinden und zu einer Selbstabwertung von Frauen bei. Denn arbeitet man als Frau zu viel, ne, gilt man also sowas wie eine Rabenmutter, die ihr Kind abschiebt. Arbeitet man zu wenig, ist man vielleicht dem Vorwurf ausgesetzt, dass man auf Kosten seines Partners lebt oder sogar faul ist oder sowas. Aus qualitativ ausgerichteten Studien, die ich zurzeit durchführe, verhärtet sich dieser Eindruck auch, denn hier wird die Hausfrauentätigkeit mit viel Achtung und Wertschätzung zwar verbunden, aber auch nur unter der Prämisse, dass Kinder im Spiel sind, die das Zuhausebleiben sozusagen rechtfertigen. Also innerhalb dieses Hausfrauenbildes wird auch nochmal differenziert, wenn man einzelne Leute befragt und so ein bisschen mehr die Hintergründe beleuchtet. In den 50er und 60er Jahren war Hausfrau sein die Norm. Heute scheint es fast schon ein politisches Statement zu sein. Womit wir wieder bei den Treadwives wären, die sich in sozialen Netzwerken als Alleskönnerinnen inszenieren. Kochen, putzen, Kindererziehung und dabei noch strahlend lächeln. Es erscheint wie ein Gegenentwurf zur feministischen Errungenschaft der ökonomisch unabhängigen Frau. Das heißt, Müttern, die nicht Vollzeit sozusagen für ihre Kinder da sind, sondern die berufstätig sind, die sagen, mein Kind geht dann in eine Kita oder so, die hat eben diesen schlechten Ruf der Rabenmutter. Also alleine dieses Wort Fremdbetreuung, ja, das finde ich auch schon so suggestiv. Warum sagt man denn nicht Gemeinschaftsbetreuung? Oder irgendein anderes Wort, was nicht so negativ konnotiert ist wie, oh, mein Kind wird von Fremden betreut. Was ist das denn für ein Ausdruck? Also zum einen, wir haben immer noch diese, ich nenne es jetzt mal, diese ein bisschen so Mutterkreuz-Ideologie. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, Frauen tun sich sehr schwer, in Beziehungen Männer einzufordern. Das hat damit zu tun, dass es auch schwer ist, so einen Konflikt einzugehen, weil da geht's echt ans Eingemachte. Und ich glaube, Frauen wollen immer noch vor allen Dingen sehr geliebt werden. Chantal Lewis, Redakteurin der Zeitschrift Emma. Ein emotional aufgeladenes Spannungsfeld, in dem Frauen nicht erst seit dem Feminismus der 70er Jahre leben. Während berufstätige Mütter sich mit Vorurteilen wie dem der Rabenmutter konfrontiert sehen, steht auch das Gegenmodell der Hausfrau immer wieder in der Kritik. Eine widersprüchliche Debatte, die tief in alten Rollenbildern verwurzelt ist. Schon Alice Schwarzer hatte sich früh intensiv mit der Rolle der Hausfrau beschäftigt. Die Alice Schwarzer hat ja schon einige Jahre, bevor sie die Emma gegründet hat, ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Das hieß Lohn, Liebe. Und da hat sie das Thema Hausfrau und wie unendlich viele Stunden arbeiten Frauen eigentlich unbezahlt im Haushalt, hat sie aufgearbeitet, ist da auf eine unfassbare Zahl gekommen. Ihre und unsere These ja ist, und auch eine zentrale feministische These, dass die ökonomische Unabhängigkeit unglaublich wichtig ist für ein, ja, im weitesten Sinne, was heißt erfülltes Leben, aber auf jeden Fall für ein Leben, in dem man freie Entscheidungen treffen kann. Dabei beschäftigt sich nicht nur die Emma Ende der 1970er Jahre mit den Hausfrauen und ihren Rechten. Schon sehr viel früher greifen Frauenzeitschriften wie die Konstanze Ende der 40er Jahre von den Alliierten gegründet das Thema auf. Sie werden zwar in der Regel von Männern geleitet, aber die Konstanze lässt eben auch wichtige Frauen zu Wort kommen. Und es ist eine relativ liberale Zeitschrift. Da spielt Religion auch gar nicht so die große Rolle oder spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Man versucht durchaus, die Frauen auch aufzuklären, also mit Tipps. Hedwig Richter, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München, über die Konstanze. Natürlich geht es auch um Mode, es geht um Kochen, aber es geht auch um Berichte, wie sieht es beispielsweise die Rolle der Frau in der Sowjetunion aus. Und das ist dann gar nicht so negativ. Das ist nicht so ein kaltes Kriegerding. Und einen ganz großen Raum nimmt auch ein, welche Berufe können Frauen ausüben. Und dann wird berichtet durchaus über ungewöhnliche Berufe, zum Beispiel auch über Richterinnen. Richterin ist ein riesiges Ding für misogyne Politiker in der Zeit, schon in der Zwischenkriegszeit, wo es theoretisch Richterinnen geben sollte in der Weimarer Republik, ist das ein großes Thema. Kann es das überhaupt geben? Ist das sinnvoll? Und jetzt auch in der Nachkriegszeit wieder. Auch das Thema ungewollte Schwangerschaft greift die Konstanze im Jahr 1961 auf. In Deutschland spricht man noch von einem heißen Eisen, das die Frauenärzte auf der 60. Tagung der Nordwestdeutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Kiel anzupacken wagten, als sie die Pille zur Verhütung von Schwangerschaften bereits von den großen und kleinen Kassen und Familienärzten seit Jahresfrist verschrieben und sie von den normalen Krankenversicherungen kostenlos, nur gegen die Rezeptgebühr, von den Apotheken geliefert wurde. Die Realität in den 50er und 60er Jahren ist allerdings ein Babyboom. Frauen bringen durchschnittlich 2,5 Kinder zur Welt. Und viele sind mit ihrem Dasein als Hausfrau und Mutter durchaus zufrieden. Das Bild der idealen Frau bleibt lange das einer liebevollen Mutter, einer treusorgenden Ehefrau. Der Babyboom machte aus der Hausfrau ein nationales Projekt. Doch wirklich anerkannt wurde ihre Arbeit nie. Das finde ich auch so interessant an dieser Geschichte der Hausfrau, dass auch dieses Modell, von dem man denkt, okay, 50er Jahre Hausfrau, dann hatte ich wirklich als Frau Frieden mit der Gesellschaft und ich konnte mich einfach gut fühlen. Nein, auch in den 50er Jahren wird das Modell der Hausfrau verhöhnt und also Frauen können eigentlich machen, was sie wollen. Sie stoßen immer auf Spott, sie stoßen immer auf Widerstand, sie sind sozusagen immer nicht ganz richtig in dieser Welt. Hausfrau sein. Das war für viele Frauen in der Nachkriegszeit weniger eine bewusste Entscheidung als vielmehr ein gesellschaftliches Rollenbild. Auch Ingrid Liesem, geboren in Westfalen, heute in Königswinter lebend, wurde früh in diese Rolle gedrängt. Ich habe eine Lehre gemacht als Bäckereiverkäuferin und bin mit 20 Jahren nach hier hingekommen. Und mit 21 habe ich geheiratet. Und mit 23 habe ich dann unseren Sohn bekommen, habe aber dann vorher in einem Café in dem Laden gestanden und habe da gearbeitet. Und dann irgendwann, da ich Fehlgeburt mal hatte, habe mir gesagt, ich höre auf zu arbeiten und war dann zu Hause. Nicht freiwillig und auch nicht immer erfüllt. Was furchtbar langweilig war. In der Zeit habe ich dann mal so einen Teppich geknüpft. Die Langeweile, die Öde der Vorstädte ist auch immer wieder Thema in Literatur und Film. So beschreibt der Autor Richard Yates in seinem 1961 erschienenen Roman »Zeiten des Aufruhrs« den Alltag eines Mittelstandspaares in einem amerikanischen Vorort. Das auf den ersten Blick perfekte Paar macht sich irgendwann das Leben gegenseitig zur Hölle, wie die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet eindrücklich zeigt. Wir können nicht ewig so tun, als wäre das Leben, das wir wollten. Wir hatten Pläne. Du hattest Pläne. Ich weiß. Sieh uns an. Wir gaben uns der gleichen lächerlichen Illusion hin. Der Vorstellung, dass man sein Leben aufgeben muss. Dass man zur Ruhe kommt, sobald man Kinder hat. Das war eine Lüge. Es ist einer der schonungslosesten Filme der Neuzeit, der sich mit dem Frust von Hausfrauen und dem Stress der Männer als Alleinverdiener beschäftigt. Die Entscheidung, nicht weiterzuarbeiten, hatte auch im Fall von Ingrid Liesem finanzielle Konsequenzen. Ich hatte mich auszahlen lassen, dummerweise. Das würde ich heute nie mehr machen. Die Rente auszahlen lassen. Aber das war damals so. Ne? Dann haben wir davon eine Garage gebaut und es war halt eben so. Finanzielle Unabhängigkeit ist für Frauen lange Zeit ohnehin kaum denkbar. Ehefrauen hatten ohne Zustimmung des Mannes kaum Spielraum. Geld war Männersache. Ingrid Liesem bekam vom Gehalt ihres Ehemannes ein Haushaltsgeld, bar, aufgeteilt in Umschlägen. Ich war einfach zu jung und ich habe auch nicht im Haushalt oder irgendwo gearbeitet, sondern die Lehre gemacht und konnte ehrlich gesagt so richtig noch nicht mit Geld umgehen. Und dann habe ich mir dann immer, ich weiß gar nicht wie viel, 50 D-Mark, glaube ich, waren es damals, für die Woche in dem Brief Umschlag getan und davon haben wir gelebt. Und das andere, was mein Mann verdient hat, was übrig war, wurde auf die Seite gelegt. Und die ganze Hausarbeit kam obendrauf. Putzen, Obst und Gemüse einkochen. Der Höhepunkt war für Ingrid Liesem in den 70ern die eigene Waschmaschine. Aber auch die war mit Mühen verbunden. Und dann hatte ich die Waschmaschine und wir hatten damals einen kleinen Hof. Und da konnte ich dann draußen auf so einer Wäschespinne, die gab es dann da schon in den 70ern, da habe ich die Wäsche aufgehangen und im Winter oben auf der Löw, wie man so schön sagt, auf dem Boden. Und habe dann da über zwei Etagen die Wäsche raufgetragen. Ne? Alles Windeln und weiß der Himmel was, alles musste nach oben und wieder runter. Trotzdem, für Ingrid Liesem war das Leben als Hausfrau nicht immer eine Last. Doch auf den Auszug des Sohnes folgt die Lehre und der Wunsch, noch einmal rauszugehen. Ich habe gesagt, nee, also was soll ich jetzt hier? Ne? Und dann habe ich tatsächlich da in der Nachbarschaft, war ein Lebensmittelgeschäft, dann bin ich dahin, weil ich hörte, die brauchten jemanden und habe dann nachgefragt. Und dann habe ich da einmal morgens und zweimal nachmittags dann da gearbeitet. Und dadurch war ich dann auch nachher rentenversichert. Ne? Hausfrauen haben in der Nachkriegszeit in der Regel Familien organisiert, Haushalte geführt, auf eigene Karrieren verzichtet, oft ohne Anerkennung oder eigene finanzielle Absicherung im Alter. Im Jahr 2025 ist in Deutschland etwa jede fünfte Frau von Altersarmut betroffen. Wie wenig Wertschätzung diese Arbeit bis heute erfährt, hat Katrin Stache in einer Studie für die Universität Braunschweig ermittelt. Die gesellschaftliche Anerkennung für die Tätigkeit als Hausfrau ist erschreckend gering. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Debatte um unbezahlte Care-Arbeit noch lange nicht abgeschlossen ist. Die Datenlage für diese nicht erwerbstätigen Gruppen ist eher dünn sozusagen. Es ging vor allem immer um Prestige von Erwerbstätigkeit und Berufen in der Forschung. Darüber hinaus, was wir in unserem Artikel auch aufgezeichnet haben, gibt es natürlich viele Anzeichen für einen Ansehensverlust der Hausfrau, wenn man sich die Entwicklung der letzten, ja, so circa 50 Jahre anschaut. Dieser hängt mit der gestiegenen Frauenerwerbstätigenquote zusammen und damit eben einer zahlenmäßigen Reduzierung dieser reinen Hausfrauentätigkeit. Ein Blick in die Daten zeigt, je stärker Frauen ins Berufsleben eintraten, desto mehr geriet das klassische Hausfrauenmodell ins gesellschaftliche Abseits. Dabei ist die Geringschätzung nicht gleich verteilt. Besonders wenig Ansehen genießen Hausfrauen in einer ganz bestimmten Altersgruppe, nämlich bei Frauen, die in den 1970er Jahren geboren wurden. In dieser Generation, die mit der Vorstellung weiblicher Selbstverwirklichung groß wurde, liegt die Bewertung der Hausfrauentätigkeit nur knapp über jener von Arbeitslosen. In Bezug auf den Ausbildungsabschluss ist interessant, dass Befragte ohne Abschluss das Hausfrauenansehen zunächst einmal höher beurteilen als der Rest. Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung und vor allem mit abgeschlossenem Studium bewerten es weitaus niedriger. Darüber hinaus ist entscheidend, ob die Befragten selbst erwerbstätig sind oder nicht, denn Erwerbstätige vergeben einen signifikant höheren Wert für Hausfrauen. Und am größten ist der Unterschied aber beim Geschlecht, denn Männer vergaben durchweg höhere Ansehenswerte als Frauen. Gerade Männer zeigen, laut der Studie, eine vergleichsweise höhere Wertschätzung für Hausfrauen, was nicht weiter erstaunlich ist. Wir haben Vermutungen angestellt, dass es damit zusammenhängen könnte, dass Männer ja im Gegensatz zu Frauen Erwerbsarbeit schon immer erledigt haben. Für sie ist es eben so gelebte Normalität sozusagen und die Arbeit der Frau im Haushalt ist für sie nicht mit den Problemen und Anerkennungsdefiziten behaftet, sondern eben ganz im Gegenteil, sogar eine Entlastung im Alltag kann es darstellen für die Männer, was dann eben stärker wertgeschätzt werden könnte. Und ja, außerdem kann man es auch aus dem Blickwinkel sehen, dass erwerbstätige Frauen für Männer in gewisser Weise auch eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt bedeuten. Daher war unsere Annahme, dass männliche Befragte bewusst oder vielleicht auch unbewusst ein Stück weit ihre Position verteidigen wollen. Ein Spannungsfeld, das nicht nur die Bewertung weiblicher Rollen betrifft. Denn auch Hausmänner, so vermuten die Forschenden, genießen gesellschaftlich kein höheres Ansehen. Im Gegenteil. Die Geschlechterrollen mögen sich verändern. Doch die gesellschaftliche Bewertung unbezahlter Sorgearbeit bleibt eine Baustelle. Unabhängig davon, wer sie leistet. Katrin Stache. Also offizielle Daten dazu liegen noch nicht vor. Wir haben es bisher nur intern ausgewertet. Deshalb muss ich ein bisschen vorsichtig damit sein. Aber Hausmänner haben ein niedrigeres Ansehen als Hausfrauen. Da könnte man sich dann auch vorstellen oder spekulieren, dass das auch mit diesen alten Geschlechterrollenleitbildern zusammenhängt. Dass es eben noch weniger angesehen ist, wenn heutzutage ein Mann als Hausmann gilt. Eines der Probleme, der Begriff Hausfrau selbst, ist unscharf geworden. Kaum eine Frau bezeichnet sich heute noch so. Dennoch werden meist nicht erwerbstätige Mütter damit gemeint. Und das waren im Jahr 2019 immerhin noch rund 6,6 Millionen Frauen in Deutschland. Doch während sich das gesellschaftliche Rollenverständnis weiterentwickelt hat, ist die Wahrnehmung der Hausfrauenrolle in vielen Köpfen stehen geblieben. Oder zur Zielscheibe der Satire geworden, wie von Martina Hill, die in ihren sogenannten Knallerfrauen-Sketchen, zu sehen bei ProSieben, gerne mal die Klischees der pingeligen Hausfrau, die streng mit ihrem Partner ins Gericht geht, augenzwinkernd ins Visier nimmt. Ich werde dich jetzt was fragen und ich stelle dir die Frage nur einmal. Und ich erwarte von dir, dass du mir ehrlich antwortest. Du weißt, wie wichtig mir Ehrlichkeit ist. Ehrlichkeit und Vertrauen sind die Basis einer intakten Beziehung. Und egal, was du mir jetzt auch sagst, ich verspreche dir, Ich werde nicht sauer sein, solange du mir die Wahrheit sagst. Hast du das Holzbrett in die Spülmaschine getan? Obwohl jeder Hirnamputierte auf dieser Erde weiß, dass man Holzbretter nicht in die Spülmaschine tut, weil sie dabei kaputt gehen. Und ich dir schon mindestens 100 Mal gesagt habe, dass Holzbretter in der Spülmaschine nichts verloren haben. Hast du? Nein. Okay. Ein Mann, der sich um Haushalt und Kinder kümmert, ist immer noch eine Ausnahme. Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten einiges verändert hat. In Westdeutschland war das klassische Rollenmodell bis in die 1990er Jahre prägend. Der Mann als Ernährer, die Frau als Hausfrau und Mutter. Doch mit wachsender Gleichstellung, besserer Kinderbetreuung und flexibleren Arbeitsmodellen ist die Zahl der Väter, die zu Hause bleiben, leicht gestiegen. Trotzdem, der Hausmann bleibt ein gesellschaftliches Randphänomen und oft ein erklärungsbedürftiges. Joachim, Anfang 50, lebt in Köln. Er ist Musiker, freiberuflicher Texter und hat sich als Hausmann jahrelang um seine Töchter gekümmert. Das Wort, ja, also da würde ich mich jetzt nicht drüber definieren. Also das wird vielleicht schon in meiner Gegenwart dann mal genannt, aber also ich würde selber jetzt nicht sagen, dass ich Hausmann bin. Joachim Urschel hat sich mit seiner Frau früh auf ein Modell verständigt, bei dem er sich stärker um Haushalt und Kinder kümmert. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil es schlicht besser passte. Bei uns war es von Anfang an klar, meine Frau ist Ärztin im Krankenhaus und wollte auch weiterhin Vollzeit arbeiten oder es stand gar nicht zur Diskussion. Ich war freischaffend tätig als Texter und dadurch hat es sich eigentlich direkt so ergeben, dass ich halt flexibler war. Also ich musste nicht morgens immer zur gleichen Zeit aufstehen und außerdem war ihr Einkommen natürlich deutlich sicherer. Doch die neue Rollenverteilung lief nicht immer reibungslos. Vor allem im Haushalt fühlte sich Joachim Urschel anfangs überfordert. Ich hätte mir gewünscht, dass ich besser darauf vorbereitet gewesen wäre. Also war jetzt auch jemand, der zu Hause nicht viel gemacht hat in der Kindheit, also Kochen oder so, das sehr nach und nach gekommen. Selbst Jahre später trägt seine Frau noch den größeren Teil im Haushalt, obwohl sie einen anspruchsvollen Vollzeitjob hat. Also ich würde auch sagen, dass von Anfang an und das ist jetzt auch noch so, dass meine Frau sehr viel mehr selber noch im Haushalt gemacht hat, als das wahrscheinlich die meisten Männer machen würden, die so einen anspruchsvollen Job haben wie sie. Und auch im sozialen Umfeld seiner Frau ist sein Lebensmodell nicht immer selbstverständlich. Ich finde das manchmal so ein bisschen komisch. Man ist so bei Festen bei der Arbeit der Frau und dann sagt der Chef von meiner Frau, was für eine wertvolle Arbeit ich leiste und so. Oder das wird dann halt so besonders erwähnt, wobei ich das wirklich nicht so empfinde. Immer wieder wird die Idee in den politischen Raum geworfen, man solle die Hausarbeit doch bezahlen. Ein Vorschlag, den Emma-Chefredakteurin Chantal Louis nicht begrüßt. Das halte ich für kein gutes Modell. Auch dieser Streit oder diese Position ist ja ganz alt. Das hat auch in der Emma, ich erinnere mich an ein Pro und Contra, das es damals schon, ja, es muss eigentlich auch noch in den 70ern gewesen sein, gegeben hat. Gab ja eine Fraktion sozusagen in der Frauenbewegung, die gesagt hat, wir brauchen Lohn für Hausarbeit. Idee ist erstmal einleuchtend, dass man sagt, Hausarbeit ist auch etwas wert. Das finde ich richtig von der Aussage her. Aber was wir wollen, ist ja eigentlich nicht, dass wir die Sphären so aufteilen. Also der Mann geht raus, hat spannende Berufe, ist in der Außenwelt, verändert auch die Außenwelt, gestaltet die Außenwelt. Und die Frau bleibt drinnen im Haus, hat da ihr kleines Reich, geht darüber aber nicht hinaus. Und das fixieren sie ja. Also dieses Modell manifestiert sich ja damit, wenn man sagt, jetzt bezahlen wir das auch noch. Und meine Vorstellung wäre eine andere. Meine Vorstellung wäre, wir machen bei beidem halbe halbe. Gleiche Care-Arbeitszeit, gleicher Lohn. So etwas gibt es kaum auf der Welt. In Island streikten die Frauen 1979 genau dafür. Einen Tag lang ließen sie die Männer mit der Hausarbeit und den Kindern alleine. Seitdem gilt das Land als eines der fortschrittlichsten in puncto Gleichberechtigung. Doch auch in Island gibt es immer noch keine gleiche Bezahlung. Und so ziehen die Frauen immer noch regelmäßig vors Parlament und kämpfen für ihre Rechte. Dennoch unterscheidet sich die Situation in anderen europäischen Ländern inzwischen deutlich von deutschen Verhältnissen. In Frankreich etwa ist ja die Geburtenrate sehr hoch. Und Frankreich ist wirklich eine Ausnahme, weil die eben ziemlich früh Möglichkeiten für Frauen hatten, dass sie auch arbeiten. Historikerin Hedwig Richter. Das heißt nicht, dass die Französinnen nicht auch in dieser Teilzeitfalle sind, aber das ist natürlich besser und natürlich ist es auch ein Modell, für das sich Frauen sinnvollerweise entscheiden können. Aber dass es klar ist, dass eine Frau arbeiten kann und Mutter ist, ist in Frankreich ganz unbestritten und das ist eben in vielen europäischen Ländern völlig anders, also in den Niederlanden oder in Italien oder Spanien. Und in Italien ist es besonders stark ausgeprägt, diese Rolle der Mutter. Also das ist eine Erklärung für die ganz niedrige Geburtenzahl in Italien. Und in Italien ist eben auch die Kinderbetreuung und das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Und wenn ein Staat eben mehr Kinder haben will, wäre die Antwort klugerweise nicht, die Frauen sollen zurück nach Hause und dann nur noch Kinder kriegen, sondern wie kriegt es unsere Gesellschaft hin, dass Frauen arbeiten können und dass sie Kinder bekommen? Oder wie kriegen das Familien hin, dass beide arbeiten und Kinder haben? Ein Blick über die Grenzen zeigt, in einigen Ländern ist der Spagat zwischen Familie und Beruf deutlich besser gelungen als in Deutschland. Skandinavien gilt hier oft als Vorbild. Vor allem Schweden hat in den vergangenen Jahrzehnten konsequent auf individuelle Verantwortung gesetzt und auf staatliche Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass beide Elternteile berufstätig sein können. Das dort praktizierte Modell der Individualbesteuerung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensentwürfe von Frauen und sorgt für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt. Also für Schweden weiß ich es, das Prinzip der Individualbesteuerung. Das heißt, jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, egal ob verheiratet oder nicht, ist für seinen eigenen Berufsweg, Lebensweg, Rentenweg finanziell allein verantwortlich. Chantal Lewis, Emma-Redakteurin in Köln. Gefördert wird, wenn Kinder in der Familie sind, das finde ich richtig. Ansonsten muss jeder, jede für sich gucken, was zahle ich in meine Arbeitslosenversicherung ein, was zahle ich in meine Krankenversicherung ein und was zahle ich in meine Rentenversicherung ein. Und das führt natürlich dazu, dass Frauen auch ganz stark sagen, ja, ich muss meinen eigenen beruflichen Weg auch planen, weil jemand anders zahlt dafür mich nicht. Und wir wissen ja, dass die Zahlen entsprechend sind. Also in Skandinavien gibt es eine viel, viel höhere Berufstätigkeitsquote bei den Frauen und vor allen Dingen auch eine viel niedrigere Teilzeitquote bei den Frauen. Wir haben ja in Deutschland, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die zweithöchste Teilzeitquote nach den Niederlanden bei den Frauen. Und das muss man sich mal vorstellen. Also ich persönlich halte das immer noch für ein Erbe, das wir aus dem Nationalsozialismus noch mitschleppen. Die Statistik gibt ihr recht. In Schweden lag die Frauenerwerbsquote 2023 bei knapp 78%, in Deutschland bei etwa 73%, wobei hier deutlich mehr Frauen in Teilzeit arbeiten. Das deutsche Ehegattensplitting wirkt bis heute als Bremse für eine Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern. Ganz anders sah das lange in der ehemaligen DDR aus. Dort war die Berufstätigkeit von Frauen nicht nur ideologisch gewollt, sie war staatlich organisiert. Eine flächendeckende Kinderbetreuung und der Anspruch auf einen Arbeitsplatz sorgten dafür, dass fast alle Frauen Vollzeit beschäftigt waren. Ich habe unterschiedliche Geschichten gehört. Ich muss aber sagen, dass einfach durch die flächendeckende Kinderbetreuung, die sicher auch nicht jedem gefallen hat, aber dass es die Möglichkeit einfach gab und dass die Frauen wirklich Vollzeit gearbeitet haben, ein ganz anderes Selbstverständnis tatsächlich entstanden ist als in der BRD. Als nach der Wiedervereinigung die Gesetze sozusagen an die der BRD angepasst wurden, sind also viele Frauen irgendwie hintenübergefallen, weil sie dachten, wie altbacken ist das denn bitte? Und was ich sehr schön fand, es gibt so Interviews mit Abiturientinnen 1990 und die werden gefragt, was habt ihr denn vor, was erhofft ihr euch vom Leben? Und die Abiturientinnen aus der BRD sagen alle so, ja, ich werde irgendwie Kunstgeschichte studieren oder so, aber dann will ich auf jeden Fall heiraten und Familie haben und ja, nee, Kinder, ganz wichtig und so haben sie sich so ihr Leben vorgestellt. Und die Abiturientinnen aus der DDR waren dann alle so, ja, nee, ich wollte Mathe studieren, naja, ich wäre Bauingenieurin und so. Das zeigt doch schon einfach auch, dass da ein ganz anderes Selbstverständnis für Frauen einfach erwachsen ist. Mit der Wiedervereinigung wurden nicht nur Institutionen, sondern auch Rollenbilder zusammengeführt, oft zu Lasten ostdeutscher Frauen, deren Emanzipation plötzlich nicht mehr in das westdeutsche Gesellschaftsmodell passte. Doch selbst wenn die ökonomische Abhängigkeit von Hausfrauen abnimmt, bleibt der Alltag zu Hause nicht ohne Herausforderungen. Denn mit dem technischen Fortschritt in Küche und Haushalt veränderte sich zwar die Arbeit, aber nicht immer zum Guten. Staubsauger, Spülmaschine, Mixer und Co. sollten die Arbeit erleichtern. Doch Geräte schützen nicht vor Leerlauf, zu wenig geistiger Anregung, Langeweile, erinnert sich Karin Jansen, die lange als Psychologin eine eigene Praxis hatte, aber nach der Geburt des dritten Kindes irgendwann aufhörte zu arbeiten. Eigenes Geld habe ich im Grunde nie. Ich hatte auch nicht das Gefühl, ich müsste reich werden oder so. Also das war es nicht. Es war, glaube ich, schon das Zuhause-Sein. Es war die Langeweile im Grunde auch. Also ich habe in meinem Leben lang gerne was gelernt. Ich hab auch lieber dann nachher studiert, als zu arbeiten. Also ich musste meinen Geist beschäftigen. Ein Gefühl, das in den 1960er Jahren auch in der amerikanischen Frauenbewegung beschrieben wurde. Etwa von Betty Friedan in ihrem berühmten Buch »Der Weiblichkeitswahn«. Friedan erzählt vom Leben gebildeter Vorstadthausfrauen, die ihre Intelligenz in die Optimierung des Haushalts lenken, mangels anderer Möglichkeiten. Betty Friedan hat ja das über den Weiblichkeitswahn dieses Buch geschrieben, in dem sie dann eben zeigt, dass Hausfrauen dann zu so Pseudospezialistinnen werden und genau wissen, welches der 100 Putzmittel jetzt für diesen Fensterknopf genau das Richtige ist oder für die Türschwelle. Also das wird einerseits eben kompensiert durch mehr Arbeit, aber andererseits auch dadurch, dass den Frauen tatsächlich langweilig wird. Langeweile und Frust führen paradoxerweise zur Verhöhnung der Hausfrauen. Also diese Luxusweibchen, das ist ein Diskurs, der früh aufkommt, die doch nur zu Hause sitzen, die undankbar sind, weil Frauen auch von Anfang an das thematisieren, erfüllt sie das wirklich? Das kommt nicht erst am Ende der 60er auf, das begleitet es eigentlich von Anfang an, dass Frauen sich fragen, inwiefern sie damit zufrieden sind und dann gibt es sofort diesen Gegendiskurs, ja, Frauen, eigentlich sind sie ja faul und was haben sie zu tun und sie müssen zu Hause sitzen. Die Kritik an diesem Rollenbild kam also nicht erst mit der Frauenbewegung der 1970er. Sie war schon immer Teil der Erfahrung vieler Frauen. Doch gesellschaftlich offen darüber sprechen, das war lange Zeit tabu. Ich glaube, das ist eben auch so ein Illusionsdruck, diese Illusion des Bessern. Wenn ich unter dem Druck stehe, dann denke ich auch eher, dass es doch schön wäre, wenn ich ihn nicht hätte. Das ist so wie bei den Rechten. Es ist so ein Versprechen von etwas, was besser ist. Und dann hockt man zu Hause und dann ist es nicht besser. Vielleicht kann man sich einreden, dass es besser ist. Vielleicht gibt es auch irgendwie, was mir halt gefehlt hat, so eine Community, wo man sich gegenseitig übertrumpft, ob man den schöneren Lippenstift oder schönere Kleider hat. Oder das kann man ja wahrscheinlich auch zum Lebensinhalt machen. Du, ich weiß es wirklich nicht. Also das ist, naja, es gab immer solche Entwicklungen, auch wieder rückwärts. Überall werden Frauen unterdrückt. Musik. Die Unterdrückung der Frau ist zwar ein zentrales Thema in der feministischen Literatur, doch in die Filmwelt findet sie nur allmählich Eingang. Im Kino war die Hausfrau lange Zeit nur eine Nebenfigur, eine Randexistenz im Schatten des Familienvaters oder eine stille Helferin des Helden. Doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten wird ihre Geschichte neu erzählt, vielschichtiger, widersprüchlicher, ehrlicher. Ein Film sticht besonders hervor. Jeanne Dielmann, 23 Quai du Commerce, 1080 Brüssel, von Chantal Ackermann, aus dem Jahr 1975. 3 Stunden begleitet die Kamera eine alleinerziehende Mutter durch ihren monotonen Alltag. Kartoffelschälen, putzen, kochen und auch ihre Sexarbeit. Der Film verzichtet auf Musik, auf schnelle Schnitte und entfaltet gerade dadurch eine gewaltige Wucht. 2024 wurde Jeanne Dielmann von der britischen Fachzeitschrift Sight and Sound zum besten Film aller Zeiten gewählt. Eine stille Revolution in der Filmgeschichte. Denn dieser Film macht das sichtbar, was sonst verborgen bleibt. Unbezahlte Care-Arbeit, weibliche Routine, langsam aufbrechende Verzweiflung. Das heißt, Vertigo würde vom Platz 1 also verschoben. Und das ist ein Film von einer Frau, Chantal Ackermann, aus dem Jahr 1975 und erzählt sehr akribisch vom Leben einer Hausfrau. Das heißt, sie steht morgens auf, geht einkaufen, sie bereitet das Mittagessen vor, sie ist verwitwet, sie lebt allein mit dem Sohn. Der Sohn kommt von der Schule nach Hause, der bereitet sich auf die Abitur vor, sie essen gemeinsam das Mittagessen und dann geht er lernen. Also es wird wenig gesagt. Der Film ist sehr lang, 3 Stunden circa. Und es achtet sehr auf die Einzelheiten des Alltags. Und die große Überraschung in ihrem Leben, vielleicht für den Zuschauer, ist, dass sie eben auch Prostituierte ist. Das heißt, morgens kommen einzelne Männer zu ihr ins Haus und also so verdient sie ihr Lebensunterhalt. Der Film klagt eine patriarchale Gesellschaft an und entspricht damit dem Zeitgeist in den 1970ern. Die Studentinnenrevolte der 60er Jahre, der aufkommende Feminismus in der Zeit, fordert mehr Rechte auch für Frauen. Doch es gibt immer noch viele Frauen, die durchaus zufrieden sind mit der Rolle der Hausfrau und eine Doppelbelastung von Beruf und Familie nicht möchten. Zum Teil sagen die Frauen von sich auch, dass sie total froh sind, dass sie jetzt nur noch für den Haushalt zuständig sind, dass sie froh sind, dass sie da einen wachsenden Wohlstand erleben können. Wobei man auch sagen muss, für die unteren Schichten beginnt dieser Wohlstandsanstieg ja erst Ende der 50er Jahre. Aber dass eine Frau zu Hause bleiben kann, wird eben als was Positives von vielen, vielen, auch von den Frauen empfunden. Hinzu kommt, dass es nur wenig attraktive Berufe für Frauen gibt. Eine Alternative sind die von den Alliierten gegründeten Frauenzeitschriften in den 50er Jahren. Das sind Frauen zunächst sehr stark, teilweise auf Druck der westlichen Alliierten werden da gezielt Frauen eingestellt und arbeitende Frauen. Und sobald diese Redaktionen wichtiger werden, werden die Frauen zum ganz großen Teil da rausgedrängt. Auch aus den Universitäten werden Frauen rausgedrängt. Aber insgesamt ist das, dass es dieses Modell der Hausfrau gibt, wird von sehr, sehr vielen begrüßt. Was nicht bedeutet, dass doch viele auch der normalen Hausfrauen das dann als einen gewissen Verlust auch empfunden haben. Also dass sie dann doch sagen, sie wollen eigentlich arbeiten. Jeanne Dielmann bleibt kein Einzelfall. Auch in Serien wird die Rolle der Hausfrau inzwischen neu gedacht. In Mad Men etwa zeigt die Figur der Betty Draper die Leere und Frustration hinter der makellosen Fassade der 1960er Jahre. In Desperate Housewives kippt die heile Vorstadthölle ins Abgründige. Und in Maid erzählt die Hauptfigur Alex die Geschichte einer jungen Mutter, die Armut, Gewalt und Behördenwillkür trotzt, während sie jeden Tag für andere die Häuser putzt. Ob Drama oder Satire, Die Darstellung von Hausfrauen ist heute ein Spiegel gesellschaftlicher Brüche. Und sie zeigt, dass auch das Private politisch ist. Schon früh wird die Hausfrau auch Thema im Spielfilm, wie in Die Frauen von Stepford aus den 70er Jahren. Die Frauen sind nur noch hübsche Hüllen, denn hinter ihrem Äußeren verbergen sich Cyborgs. Ihre Gehirne werden fernbestimmt. Der Clou des Films? Eine Frau hat die Welt entworfen. Und am Ende sind es die Männer, die in Stepford die Hausarbeit verrichten müssen. Auch zu sehen im Remake des Films aus dem Jahr 2004 mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. 2022 verfilmte Olivia Wilde einen ähnlichen Stoff, Don't Worry, Darling. Nur hier geht es für die Frauen nicht gut aus. Bang, bang. Victory ist sicher und geschützt. Hier können Sie das Leben leben, das Sie verdienen. Frank hat etwas ganz Besonderes aufgebaut. Was er hier draußen erschaffen hat, ist etwas anderes. Etwas Besseres. Das Einzige, was sie von uns verlangt, ist, dass wir hier bleiben. Wo es sicher ist. Die Angst vor der Macht der Frauen ist immer wieder Thema. Margaret Atwood beschreibt sie in Der Report der Magd, 1990 erstmals von Volker Schlöndorff verfilmt und heute fast erschreckend real. Das ist die Republik Gilead. Früher auch bekannt unter dem Namen Vereinigte Staaten von Amerika. Heute ist es ein Staat, der nach den Gesetzen des Alten Testaments regiert wird. Infolge schwerer Umweltkatastrophen ist die weiße Rasse unfruchtbar geworden. Nur wenige Frauen können noch Kinder bekommen. Man nennt sie Dienerinnen und verteilt sie in die Familien der oberen Klassen. Dies ist die Geschichte der Dienerin Kate. Das Leid der Dienerinnen, der Mägde, wird auch später in Serie gepackt. Zu gruselig und gleichzeitig zu realitätsnah scheint der Stoff. Mein Name ist Desfred. Ich hatte einen anderen Namen. Meine Damen, ich muss Sie entlassen. Das ist das neue Gesetz. Sie mussten es so machen. Sämtliche Bankkonten und die Jobs alles im selben Moment. Stell dir vor, was sonst an den Flughäfen los wäre. Die Idee der Hausfrau wurde in den USA und Großbritannien aber auch schon vor dem Serienboom in Frage gestellt. Auch in diesen Ländern, die einst die Hausfrau als Konsumgöttin und Paradeweib feierten, bröckelte der Zuspruch, wie Studien belegen. Katrin Stache von der Universität Braunschweig. Ich kenne so Studien aus den 1980er Jahren aus den USA, die für die Gruppe der Hausfrauen einen ähnlichen Wert wie die neueren aufweisen, also einen eher mittleren Prestigewert. Und in einer aktuellen Untersuchung aus Großbritannien, die die Gruppe der Homemaker mit einbezieht, liegen diese ebenfalls etwas unterhalb der Mitte. Aber alle Studien, auch unsere neue mit einbezogen, ergeben ebenso einen eher mittleren Ansehenswert. Und ganz interessant ist noch, dass in allen Studien relativ hohe Varianzen bei den vergebenen Ansehenswerten festzustellen sind. Die Befragten sind sich also keineswegs einig bei ihren Bewertungen. Und dies wurde erklärt mit Unsicherheiten und sozusagen Nichtwissen über die Stellung der Hausfrau. Also sowohl damals als auch heute wissen die Leute nicht so richtig, wie sie die Hausfrauen gesellschaftlich einordnen sollen. Heute möchte sich fast kaum noch jemand als Hausfrau bezeichnen. Die meisten Frauen arbeiten, wenn auch nur in Teilzeit, und versuchen nebenher Haushalt und Familie unter einen Hut zu bringen. Die Rahmenbedingungen, sprich Kinderbetreuung und Arbeitszeiten, sind immer noch schlecht, die Erwartungen dagegen sehr hoch. Junge Frauen müssen heute viele Ansprüche auf einmal erfüllen. Vielleicht kann man auch sagen, dass es immer schwierig ist, seine Rolle als Frau zu finden. Und diese Dread Drives sind natürlich ein Angriff auf alle Frauen, die das anders machen. Und die meisten Frauen machen es ja heute anders. Und vielleicht ist es aber auch deutlich, ein Teil des Daseins der Dreadwives, das macht ja ein Großteil der Frauen auch. Und da kommt dann der ganze Hass, dieses, oh Gott, die macht es so komplett anders. Und irgendwo ist es auch so ein Zerspiegel dessen, was man selber macht, nämlich, dass man für den Haushalt zuständig ist, dass in den meisten Partnerschaften die Frau sich mehr überlegt, wie sieht sie gut aus als der Mann. Also vielleicht ist es irgendwie auch so eine Karikatur und die Menschen, die Frauen spüren das und die Situation der Frau ist viel zu komplex, als dass man das jetzt sagen könnte, hier sind die Bösen und die sind jetzt das Problem. Wenn vom Hausfrauenleben die Rede ist, ist oft schnell von richtig und falsch, von gut und böse die Rede. Doch die Wirklichkeit war und ist viel komplizierter. Wir schauen in den Osten, in die DDR, wo Vollzeitberufstätigkeit für Frauen Pflicht war und Hausarbeit trotzdem nicht verschwand. Wir fragen, wie Männer mitgezogen haben und was die Wende für diese Rollenverteilung bedeutete. Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts. Das schrieb Karl Marx bereits im 19. Jahrhundert. Die DDR nahm diesen Gedanken ernst, zumindest offiziell. Gleichberechtigung war Staatsdoktrin. In Artikel 7 der DDR-Verfassung stand: Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die dieser Gleichberechtigung entgegenstehen, sind aufgehoben. Und das sollte sich nicht nur auf dem Papier zeigen. Frauen sollten arbeiten, Karriere machen und trotzdem Mütter sein. Im sozialistischen Staat sollten Frauen nicht an den Kochtopf, sondern in die Fabriken, Landwirtschaftsbetriebe, politischen Gremien. Wie allerdings die Hausarbeit geregelt werden sollte, darüber wurde von offizieller Seite geschwiegen. Die DDR galt lange als Vorreiter in Sachen Gleichstellung. Frauen arbeiteten fast genauso häufig wie Männer. Es gab Kinderbetreuung für alle. Und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch war gesetzlich verankert. Doch bedeutete das wirklich, dass Frauen gleichgestellt waren? Nein, sie waren berufstätig, gesellschaftlich aktiv und doch meist außerdem für Haushalt und Kindererziehung zuständig. Und wie sah es mit dem Gender Pay Gap aus? Dieses Kapitel der Langen Nacht handelt davon, wie aus der Hausfrau der DDR eine berufstätige Frau mit jeder Menge Hausarbeit wurde. Der Anteil erwerbstätiger Frauen wuchs in der DDR von 49% im Jahr 1950 auf über 92% im Jahr 1989. Lange bedeutete das eine 6-Tage-Arbeitswoche mit 43 Stunden Arbeitszeit plus Hausarbeit. Nicht jede Frau, die zu Hause blieb, tat das freiwillig. Heike Trappe ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Familiendemografie an der Uni Rostock und Autorin der Studie Emanzipation oder Zwang – Frauen in der DDR zwischen Beruf, Familie und Sozialpolitik. Das waren natürlich auch Frauen, die für kürzere Zeit aus unterschiedlichen Gründen nicht erwerbstätig waren. Es gab ja in dieser Zeit auch noch Arbeitslosigkeit zum Beispiel und natürlich auch Krankheit und andere Gründe. Und diese Frauenerwerbstätigkeit, die hat sich dann aber relativ schnell, wurde sie mit teilweise recht rigiden Methoden auch erhöht. Schon im November 1945 erging der Befehl, dass Frauen in der sowjetisch besetzten Zone zum Wiederaufbau des Landes herangezogen werden sollen. Anders war es gar nicht möglich. Viele Männer waren im Krieg verstorben, verschleppt oder verwundet worden. Der Aufruf ging weit über die Ansprüche in den westlichen Besatzungszonen hinaus. Ob Presslufthammer, Bergbau unter Tage, Steinbrüche, um Lebensmittelkarten zu erhalten, sollten Frauen hart schuften. Die moderne Frau in der DDR sollte nicht nur voll berufstätig sein. Sie sollte sich auch ständig weiterbilden und in gesellschaftlichen Organisationen aktiv sein. Sie sollte den Haushalt meistern und eine gute Köchin sein. Ihren Kindern sollte sie eine liebevolle Mutter und ihrem Mann eine zwar beruflich gleichberechtigte, aber dennoch fürsorgliche Ehefrau sein. Schreibt Anna Kaminski, Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, in ihrem Buch »Frauen in der DDR«. Als die SED-Führung dann auch noch 1951 das Wachstum der Schwerindustrie beschloss, sollten auch verstärkt die Hausfrauen ran. An der Mobilisierung beteiligte sich auch der Demokratische Frauenbund Deutschland. Ihre Vorsitzende Elli Schmidt appellierte damals für mehr weibliche Beteiligung. Wir müssen also mehr als bisher aufklärend unter den Frauen wirken, dass sie ihren Platz am Kochherd mit einem Platz an der Maschine in einem Betrieb vertauschen. Es wurde ja zunächst also tatsächlich versucht, mit mehr oder weniger moralischen Appellen an die Frauen, die also nicht erwerbstätig waren, wurde versucht, an sie heranzutreten und sie davon zu überzeugen, doch erwerbstätig zu werden. Das war also vor allem so in den 50er und 60er Jahren der Fall, hat aber nicht sehr viel gebracht in der Realität. In den 1950er Jahren war das Zuhause für viele erwerbsfähige Frauen noch der Hauptarbeitsplatz. Knapp die Hälfte von ihnen führte damals den Haushalt und kümmerte sich nur um die Familie. Sanfter Druck kam auch aus der Presse. Vor allem ein Magazin wie die 1946 gegründete Die Frau von heute, später Für dich, rief mit Slogans wie Hausfrauen packen zu zur Berufstätigkeit auf. Dazu wurden Bilder von Frauen in neuen Arbeitsfeldern gezeigt, ob im weißen Kittel, als Ingenieurin oder in schicker Uniform. Wie die Rolle der Hausfrau damals wahrgenommen wurde, daran erinnert sich auch Irmtraut Gutschke, langjährige Literaturredakteurin des Neuen Deutschland. Also nicht so sehr abwertend, aber naja, die ist ja Hausfrau, so im Gespräch, das gab es schon. Es war auch seitens der Männer war es auch, dass die Männer sich wirklich nicht auf den Schultern der Frauen ausruhen sollten. Das war vielleicht noch viel stärker im öffentlichen Bewusstsein, dass die Männer die Hausarbeit mitmachen müssen. Eine der radikaleren Maßnahmen, um Hausfrauen Ende der 1950er Jahre vom Herd wegzuholen, waren die sogenannten Hausfrauenbrigaden. Der Demokratische Frauenbund Deutschland nutzte Massenveranstaltungen und persönliche Gespräche, um Frauen zu motivieren, sich freiwillig zum Arbeitseinsatz zu melden. Es ging darum, neben der familiären Arbeit auch in den Betrieben mitzuhelfen, in Teilzeit oder auf Abruf. In der Textilindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung oder in der Landwirtschaft, was einen Spagat zwischen Haushalt und Erwerbsarbeit bedeutete. Die Hausfrauenbrigaden, da gab es einen Aufruf auf dem 5. Parteitag, das war 1958. Das war eben die Zeit, wo man also versucht hat, mittels Appellen erstmal vor allem die Frauen, die noch nicht erwerbstätig waren, jetzt also davon zu überzeugen, doch erwerbstätig zu werden. Und da ging es eben darum, dann in den 60er Jahren vor allem verheiratete Frauen in die Produktion einzubinden. Und man wollte eben hier vor allem eben auch an Mütter herantreten, um ihnen die Möglichkeit zu schaffen, sozusagen als Übergangslösung in Teilzeit oder in flexiblen Schichten Haushalt und Beruf zu vereinbaren. Und das waren vor allem einfache und produktionsrelevante Tätigkeiten, die dort ausgeübt wurden. Diese Frauen sollten keine bloßen Hausfrauen mehr sein, sondern sich als Teil des sozialistischen Fortschritts fühlen. Es gab auch Anreize. Sie durften sich weiterentwickeln, ihre sozialistische Persönlichkeit entfalten. Doch hinter der Ideologie steckte auch knallharte Wirtschaftspolitik. 4 Millionen Menschen waren allein zwischen 1945 und 1961 geflohen. Das war ein Viertel der BewohnerInnen, darunter viele junge und gut ausgebildete Menschen. Jede helfende Hand wurde gebraucht. Viele Frauen schlossen sich aus wirtschaftlicher Not den Brigaden an. 1960 hieß es, dass bereits 30.000 ehemalige Hausfrauen erfolgreich ins Arbeitsleben vermittelt worden seien. Die Hausfrauenbrigaden wurden danach überflüssig. Einige Frauen zögerten jedoch, sogenannte Männerberufe zu ergreifen, oft aus Sorge um ihre weibliche Attraktivität. Trotz der staatlichen Förderung von Frauen in technischen und handwerklichen Berufen bestanden Vorbehalte gegenüber Tätigkeiten, die traditionell als männlich galten. Auch in der DDR-Frauenzeitschrift Sibylle wurde diese Frage diskutiert. Gegner der Gleichberechtigung vertreten den Standpunkt, dass die emanzipierte Frau ihren Charme verliert. Eine völlig unsinnige Behauptung, wie die Praxis beweist. Offensichtlich wird hier Charme mit der höchst rückständigen Deutung des schwachen Geschlechts verwechselt. Gewiss gibt es zuweilen im öffentlichen Leben sehr tüchtige Frauen, die man nicht unbedingt als charmant bezeichnen würde, aber sie wären das auch nicht als brave Hausfrauen geworden. In der DDR wurden westliche Gesellschaftsbilder, einschließlich des Hausfrauenideals, kritisch dargestellt. Die Zeitschrift Für dich betonte wiederholt, dass die Gleichberechtigung der Frau durch ihre aktive Teilnahme am Berufsleben verwirklicht werde. In einem Artikel von 1981 wurde beispielsweise hervorgehoben: Der Fleiß, ihr Ehrgeiz, ihre gute Arbeit als Ausdruck völliger Gleichberechtigung der Frau ist doch eine der sozialistischen Gesellschaft eigene Besonderheit. Drei Jahrzehnte lang war die Zeitschrift eine ständige Begleiterin im Alltag der DDR-Bürgerinnen und Bürger. Mit einer Millionenauflage pro Jahr hatte sie erheblichen Einfluss auf die Meinungsbildung. Sie thematisierte die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Lohnarbeit, Weiterbildung und auch Mode, stets mit Blick auf die berufstätige Frau. Doch wie kritisch durfte sie sein? Trotz staatlicher Zensur gab es vereinzelt Stimmen, die den Fortschritt der Gleichberechtigung hinterfragten. Doch im Mittelpunkt standen Erfolgsgeschichten, Frauen, die Karriere machten, Frauen, die den sozialistischen Idealtyp verkörperten. So wurde nicht nur die Bundesrepublik als rückständig dargestellt, sondern auch sichergestellt, dass das westliche Hausfrauenmodell in der DDR keine Nachahmerinnen fand. Lisa Suchek, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Berliner DDR-Museums. Also staatlicherseits wird es natürlich stark abgewertet. Also tatsächlich hier schaut mal die rückständige Westfrau, die hier nur das Heimchen am Herd eben ist. Und auch in der allgemeinen Bevölkerung ist es natürlich durchaus sich auch gewisserweise da eben emanzipierter fühlen der Frauen, weil man eben unabhängiger ist, weil man eigene berufliche Selbstständigkeit hat, weil man ökonomische Freiheiten hat. Also ja, ich denke, dass da auch wirklich das durchaus eher abwertend wahrgenommen wird. Ob dann teilweise vielleicht auch ein Stückchen, man sich vielleicht doch manchmal auch in diese Rolle hineinversetzen möchte, zumindest für kurze Zeit. 1968 arbeiteten in der DDR 81,3% der Frauen, in der Bundesrepublik lediglich 36. Auch in der DDR gab es klassische Frauenberufe wie Erzieherin, Krankenschwester oder Verkäuferin. Der Haken, sie waren gesellschaftlich anerkannt, aber finanziell schlechter gestellt. Auch weil sie schlechter qualifiziert waren als die Männer. Auf dem Papier bedeutete Gleichberechtigung gleiche Löhne für gleiche Arbeit. In der Praxis gab es jedoch viele versteckte Mechanismen, die zu einer ungleichen Bezahlung führten. In Deutschland können wir sagen, dass der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau verbunden war mit der Niederwerfung des deutschen Hitlerfaschismus. Nachdem der welthistorische Sieg der Sowjetunion und mit ihr der Anti-Hitler-Koalition über den Hitlerfaschismus eine geschichtliche Wende im Befreiungskampf des deutschen Arbeiterklasse und des ganzen deutschen Volkes eingeleitet hatte, begann im östlichen Teil unserer Heimat auch für die Frauen und Mädchen ein neues, gleichberechtigtes Leben. 1960 hält SED-Chef Walter Ulbricht eine Rede auf dem Frauentag in Wolfen. Er propagierte die Gleichberechtigung der Geschlechter und forderte Frauen auf, zu arbeiten. Lisa Suchek vom DDR-Museum in Berlin räumt ein, dass Realität und Praxis auseinanderklafften. Festgeschrieben in der Verfassung der DDR ist es ja, Frau und Mann sind eben gleichberechtigt, auch gleichgestellt an der Arbeitswelt. Und trotzdem ist es ja so, dass Frauen absolut den Großteil der Hausarbeit eben übernehmen. In der rekonstruierten Plattenbauwohnung im DDR-Museum lässt sich auch eine Originalküche besichtigen, wie sie überall in ostdeutschen Städten standardmäßig vorhanden war. Hinter einer Schranktür verbirgt sich ein Quiz, das von bekannten DDR-Mythen handelt. Eine Frage darin lautet, wie stand es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau wirklich? Wenn man das dann mal so startet, so ein Quiz, und dann sieht man eben, der Haushalt war eine gemeinsame Aufgabe. Kann mal anklicken, dann sieht man sofort, aha, nee, das war falsch, das weiß ich jetzt. Und habe dann hier auch das Quiz richtig beantwortet. Genau, also tatsächlich, ja, Haushalt ist fast reine Frauensache. Mit ca. 37 Stunden, die Frauen zusätzlich zur Vollzeittätigkeit im Haushalt arbeiten, während Männer eben 10 Stunden Hausarbeit, sagt man, zusätzlich leisten. Trotz einer zunehmenden Erwerbsquote änderte sich laut Statistik das traditionelle Rollenbild nicht. Hinzu kamen in vielen Fällen extrem familienunfreundliche Arbeitszeiten. Oft ging es morgens vor 7 zur Schicht und erst nach 16 Uhr wieder nach Hause. Eine Mutter schildert im Buch »Wenn Mutti früh zur Arbeit geht« von Monika Müller-Rieger ihren Tagesablauf folgendermaßen. Früh, zwischen 5 und 5.15 Uhr, mussten die Kinder aufstehen, von mir ganz zu schweigen. Kurz vor 5.45 Uhr ging es dann schon aus dem Haus. 10 Minuten brauchten wir bis zur Kindereinrichtung, zu Krippe und Kindergarten. Es war für mich schon ein Vorteil, dass beide Einrichtungen in einem Objekt untergebracht waren. Wie das am Morgen so ist, waren die Kleinen noch müde und auch nicht so selbstständig. Daher brauchten sie noch immer meine Unterstützung beim Auskleiden, bevor sie in ihre Gruppe gehen konnten. Dann wurde es für mich höchste Zeit, zum Bahnhof zu gehen, um mit dem Zug in den Betrieb zu fahren. Natürlich haben nicht alle in Vollzeit gearbeitet. Das ist ja auch so, dass also einige Frauen tatsächlich zumindest auch für eine gewisse Zeit auch in Teilzeit gearbeitet haben. Aber dennoch waren die Arbeitszeiten im Allgemeinen lang und die Arbeitstage auch, sodass natürlich die anfallende Arbeit dann auch irgendwie aufgeteilt werden musste. Also insofern haben Männer schon auch zur Hausarbeit und zur Familienarbeit beigetragen, aber eben nicht in gleichem Umfang wie Frauen. Und man muss eben auch sagen, dass es keine staatlichen Bestrebungen bis zum Schluss gab, Männer stärker in die Familienarbeit einzubeziehen. Also es wäre ja möglich gewesen, also es gab ja zum Beispiel diesen sogenannten Hausarbeitstag und der war ausschließlich an Frauen adressiert. Und nur in äußersten Ausnahmesituationen, also wenn Männer alleinerziehend waren, was ja ganz selten der Fall war in der DDR, oder wenn sie ja dauerhaft erwerbsunfähige, kranke Frauen hatten, dann konnten sie auch diesen Hausarbeitstag oder im Volksmund Haushaltstag in Anspruch nehmen. Zudem war es in der DDR unüblich, bezahlte Haushaltshilfen zu beschäftigen. Das widersprach dem sozialistischen Ideal der gleichberechtigten Arbeiterin und Mutter. Frauen meisterten daher oft allein den Spagat zwischen beruflichen Anforderungen und familiären Verpflichtungen. Selbst angesehene Schriftsteller wie Erwin Strittmatter und seine Frau wurden angefeindet, als sie extern Hilfe suchten, erzählt Irmtraut Gutschke, ehemalige Redakteurin beim Neuen Deutschland. Wenn jemand es sich leisten kann, mal jemanden zu holen, der da ein bisschen hilft, das war in der DDR absolut verpönt. Man durfte doch nicht jemanden für sich arbeiten lassen. Ja, also der Erwin Strittmatter, der lebte ja mit seiner Frau auf dem Lande und machte Pferdezucht, damit hat er auch viel verdient. Und es war also viel zu tun im Haus und mit im Stall und auf der Wiese und so. Und da hat er mal in die Zeitung Sonntag, die heute zum Freitag wurde, eine Annonce gesetzt, dass sie jemanden sucht zur Hilfe. Und darauf gab es einen Lesebrief. Du willst ein Genosse sein, mach dir deinen Mist allein. Ja, also das war sozusagen Bedienstete, das sollte nicht sein. In der jungen Bundesrepublik galt die Hausfrau als moralische Stütze des Mannes, der aus dem Krieg heimkehrte. Sie sollte ihm Halt geben, sich um Haushalt und Kinder kümmern und so die Familie zusammenhalten. In der DDR war dieses Bild kaum denkbar. Heike Trappe. Man muss ja auch sehen, dass also die Sozialstruktur in der DDR eine andere war, dass also diese Schichten in sehr viel geringerem Maß überhaupt vorhanden waren. Also ich sage jetzt mal bürgerliche, kleinbürgerliche Schichten in der Bevölkerung. Und dass dies natürlich auch Gruppen waren, die in besonderem Maße auch die DDR verlassen haben, solange das noch möglich war. Ne? In der DDR boten sich Frauen neue Möglichkeiten, Beruf, Studium und Familie miteinander zu vereinbaren. Doch dieser Wandel brachte auch Herausforderungen mit sich, besonders im Hinblick auf traditionelle Rollenbilder. Irmtraut Gutschke sieht eine direkte Verbindung zwischen den Erfahrungen der Frauen im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Sie glaubt, dass diese Erlebnisse ihre pragmatische Herangehensweise prägten. Eine Haltung, die später in der DDR zu einem Markenzeichen wurde. Nach dem Krieg hatten die Frauen ja ihre Familie schon durchgebracht, durch diese Zeiten, waren sehr selbstständig geworden. Und dann kamen die Männer nach Hause und forderten Achtung und Fürsorge. Und das konnte so nicht funktionieren. Und also pragmatisch zu sein, das ist wahrscheinlich etwas, was uns Frauen auch irgendwie dann eingefleischt ist, einfach weil wir unsere Kinder durchbringen müssen. Wir leisten es uns nicht so sehr zu klagen, wie es die Männer machen. Aber für die Männer war es freilich schlimm. Während in der Bundesrepublik das Hausfrauenideal weiterhin gepflegt wurde, verwandelte sich der Begriff Hausfrau in der DDR fast zum Schimpfwort. Eine Frau, die sich nur um Haushalt und Kinder kümmerte, wurde als unproduktives Mitglied der Gesellschaft abgestempelt. Hausfrau? Das klang in den Ohren vieler wie jemand, der sich der sozialistischen Pflicht zur Arbeit entzieht. Die Hausarbeit, die wurde verglichen mit der Erwerbsarbeit sehr stark abgewertet, also auch in moralischer Hinsicht, wurde also eher so als hedonistisch bezeichnet. Insofern waren dann also Methoden ökonomischen Drucks doch also sehr viel erfolgreicher, also im Sinne der Partei und Staatsführung jedenfalls, sodass also zunächst mal Frauen ohne Ehepartner, also ledige, geschiedene und verwitwete Frauen, ihnen also nach und nach sozusagen die Existenzgrundlage entzogen wurde, indem halt Ehegattenunterhalt beispielsweise abgeschafft wurde für geschiedene Frauen oder auch die Sozialfürsorgeunterstützung für verwitwete Frauen. Eine Frau, die nicht arbeitet, galt in der DDR sogar als Provokation. Irmtraut Gutschke. Das war einfach kein besonders prestigeträchtiger Status. Dass man arbeiten ging, war einfach so normal wie nur irgendwas. Der Mann ist ja auch arbeiten gegangen. Seltsam ist, wenn man zurückdenkt, wie schnell sich so ein Umschwung im Bewusstsein vollziehen kann in einer Gesellschaft. Aber die DDR war kein Gleichstellungsparadies. Der Druck auf die Frau, arbeiten zu gehen, erhöht sich, als mit dem Entzug der Lebensmittelkarten keine staatliche Grundversorgung mehr gegeben war. Heike Trappe. Also genau 1958 wurden die Lebensmittelkarten abgeschafft und in dem Zusammenhang war es so, dass also der Lebensunterhalt deutlich teurer wurde, sodass also es kaum noch möglich war, von nur einem Einkommen einen einigermaßen zufriedenstellenden Lebensstandard zu sichern. So dass dann allmählich also auch für verheiratete Frauen die Erwerbstätigkeit eigentlich unumgänglich wurde. Hausarbeit bestand nicht nur aus Putzen und Kochen, sondern auch aus Einkäufen. Durchschnittlich eine Stunde musste pro Tag inklusive Schlange stehen einkalkuliert werden. Hinzu kam, das Angebot der Waren war unberechenbar. Die Frauen liefen teilweise von Geschäft zu Geschäft, um Produkte zu finden. Einkaufen. Das war ein zusätzlicher Zeitfresser im anstrengenden Alltag. wie ein DDR-Witz verdeutlicht. Sagt die eine Hausfrau, morgen soll es Schnee geben. Sagt die andere, ist mir egal, ich stell mich nicht an. Die 1960er Jahre. Eine Zeit, in der die DDR ihre sozialistischen Ideale mit aller Kraft umzusetzen versuchte. Lisa Suchek führt im DDR-Museum durch die sogenannte Straße der Werktätigen. Können wir gleich mal hier gucken. Ist auch ganz spannend, was man hier alles entdecken kann. Dass Frauen dann im nicht produzierenden Gewerbe, im Handel auch ganz viel, also tatsächlich die klassische Verkäuferin gab es sehr oft. Das ist so ein klassischer Frauenberuf, auch im Post- und Fernmeldewesen 69% Frauen. Anteil. Und dann im eigentlichen Handwerk, Industrie weniger, aber doch mit 36% bzw. 41% auch recht viel. Also das Bild der Traktoristin oder der Kranführerin, das ist nicht völlig aus der Welt, die gab es durchaus. Aber im Prinzip war dann doch die Verkäuferin wahrscheinlich schon das klassischere Berufsbild, sagen wir mal. Lohnunterschiede, die es auch in der DDR nach wie vor gab, kommen einerseits von der schlechteren Ausbildung. Aber auch für gleiche Berufe wurde da trotzdem auch weniger Lohn bezahlt, auch in der DDR. In der Theorie verdienten eine Ingenieurin und ein Ingenieur in der DDR gleich viel. Doch das Problem war, nur wenige Frauen wurden Ingenieurinnen. Stattdessen arbeiteten sie in schlechter bezahlten Bereichen. Dass Frauen nicht alleine zu Hause sein sollten, hatte auch ideologische Gründe, vermutet der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk in einer Dokumentation des Schulfernsehens. Auf der anderen Seite war der SED-Führung diese großflächige Einbindung der Frauen natürlich auch deshalb wichtig, weil sie nur so zu kontrollieren waren. Hausfrauen lassen sich einfach nicht kontrollieren. Die sitzen irgendwo und man weiß nicht, was sie denken und was sie tun und was sie beabsichtigen. Schon Kinder lernten, dass die Mutti arbeiten geht. Ein beliebtes Pionierlied hieß, wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich binde eine Schürze um und feg die Stube aus. Das Essen kochen kann ich nicht, dafür bin ich zu klein. Doch Staub hab ich schon oft gewischt, wie wird sich Mutti freuen? Ich habe auch ein Puppenkind, das ist so lieb und fein. Für dieses kann ich ganz allein die richtige Mutti sein. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, ein ganz, ganz spannendes Lied auch, weil es aus der Perspektive ja des Kindes gesungen, also ein ganz beliebtes Kinderlied in der DDR, das ist diese Perspektive des Kindes, das zu Hause ist. Lisa Suchek vom DDR-Museum in Berlin. Die Mutti geht eben in der Früh zur Arbeit und das Kind, das Mädchen in der Regel, ist ganz stolz, dass sie eben selber schon auch ganz viel Hausarbeit jetzt erledigen kann, um das der Mutti abzunehmen. Diese Ambivalenzen auch der DDR, dass es genau klar wird, die Frau als Arbeiterin auch durchaus in der staatlichen Propaganda ganz hoch geschätzt. Und auf der anderen Seite gibt es dann ganz offizielle Kinderlieder, eben die ganz stark diese Haushaltstätigkeit eben auch in den Mittelpunkt stellen. Der Text zeigt auch, dass Hausarbeit in der DDR teilweise zur Kinderarbeit, vor allem zur Mädchenarbeit wird. Ganze 6,5 Stunden mehr hatten Mädchen wöchentlich mit der Hausarbeit zu tun. Als die Vollbeschäftigung der Frauen in den 1960er Jahren etabliert war, kam es zu einem schulischen Leistungsabfall bei den Mädchen. Warum? Sie mussten die fehlenden Kapazitäten ihrer berufstätigen Mütter für die Hausarbeit kompensieren. Schreibt das Deutsche Frauenarchiv auf seiner Internetseite, auf der sie Artikel und Leserbriefe der DDR-Zeitung Für dich auswertet. Verzweifelt wendet sich dort ein 13-jähriges Mädchen an die Für dich, um sich Rat zu holen, wie sie damit umgehen soll, dass sie und nicht ihre Mutter, ihr Vater oder Bruder die ganze Hausarbeit leisten muss. Ich, 13 Jahre, muss im Haushalt viel mehr tun als mein Bruder, ein Jahr älter. Er braucht eigentlich außer Kohle holen gar nichts tun. Und auch dabei mault er. Alles andere bleibt für mich übrig. Ich räume zum Beispiel früh das Geschirr in der Küche und nach der Schule wasche ich ab. Dann gehe ich mit dem Zettel einkaufen, den meine Mutti hingelegt hat. Wenn wir mit der Hausordnung dran sind, dann muss ich mich auch darum kümmern. Und wenn es in unserem Zimmer unordentlich ist, dann werde nur ich dafür kritisiert. Liebe für dich. Wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, dann merke ich, dass es den meisten genauso geht. Die patriarchalischen Strukturen blieben in der DDR erhalten. Auch wenn Erich Honecker noch 1981 erklärte, dass es keine Ungleichbehandlung der Geschlechter gäbe. Diese Doppelbelastung von Haushalt und Werktätigkeit bedeutete für viele Frauen einen Arbeitsalltag von durchschnittlich 43 Stunden pro Woche im Beruf, ergänzt durch weitere 43 Stunden für häusliche Pflichten. Im Volksmund die zweite Schicht genannt. Lisa Suchek. Wenn man sich anschaut, die Frauen in der DDR, die dann nach der Vollzeitstelle eben nochmal diese zweite Schicht in der Hausarbeit waren. Also das Problem ist ja nicht die Hausfrau, sondern eigentlich der fehlende Hausmann. Das ist auch, finde ich, überhaupt nichts Negatives, sozusagen zu wählen, sozusagen daheim zu bleiben. Das Problem ist ja, dass es nur vor allem Frauen wählen, diesen Weg, oder immer noch vor allem Frauen wählen. Also wenn es da eine größere Balance gäbe, ja, da hätte mir ja auch schon vieles geholfen. In der Zeitschrift Für dich gab es auch einen Ratschlag, wie Eltern verhindern konnten, dass unter der Mehrfachbelastung der Frau nicht das Kind zu leiden hatte. Ein Artikel von 1983 beschrieb folgendes Dilemma. Mutti, guck mal, das schöne Bild. Liest du mir vor, was darunter steht? Die Mutter klappert hastig mit dem Geschirr. Jetzt nicht, jetzt habe ich keine Zeit. Enttäuscht zieht der Junge mit dem Buch ab. Jeden Abend dasselbe. Die Mutter kommt von der Arbeit und hat keine Zeit für ihn. Und jeden Abend hat der Junge so viel zu erzählen. Doch die Mutter weist ihn ab. Auf sie wartet die unbewältigte Hausarbeit. Nein, sie hat wirklich keine Zeit für den Jungen. Ja, wenn ich nicht berufstätig wäre, denkt sie, wenn ich ihn ständig um mich hätte, könnte ich mehr auf ihn eingehen und könnte ihn viel besser erziehen. Der Artikel diskutiert ausführlich diese Frauensache und kommt am Ende zu dem Schluss, dass allein die Frau schuld ist, nicht das System. Teilt sich die berufstätige Frau ihre Zeit vernünftig ein? Steht sie ständig in Verbindung mit den anderen Erziehungsinstitutionen? Haben sie gemeinsame Erziehungsziele? Sorgt sie für gemeinsame Erlebnisse im Familienkreis? Wird sie trotz knapper Zeit gut erzogene Kinder haben? Irmtraut Gutschke, ehemalige Redakteurin beim Neuen Deutschland, verteidigt das System und hebt die Vergünstigungen hervor. Es kommt hinzu, dass viele Frauen, die dann später in den Beruf kamen, nachdem sie schon ihre Kinder gewisserweise aus dem Gröbsten raus hatten, dass sie dann auch keine herausgehobenen Positionen mehr hatten, sondern dass sie einfachere Arbeiten machten. Man kann da auch einen Moment der Ungerechtigkeit darin erkennen. Allerdings änderte sich das schon mit meiner Generation, wo Mädchen massenhaft studierten und auch gefördert wurden diesbezüglich. Es gab da also auch ein Frauenförderstudium. Man konnte, wenn man schwanger wurde, konnte man weiter studieren, beziehungsweise ganz leicht. Man bekam alle möglichen Vergünstigungen, dass man mit dem Kind noch zu weiter studieren kann, beziehungsweise mal pausieren. Da wurden also auch Klausuren verschoben oder Prüfungen verschoben aus Rücksicht auf die Frau. Es waren alle möglichen gesellschaftlichen Förderprogramme da, die man in Anspruch nehmen konnte, aber ich musste das gar nicht machen. Also für mich war das selbstverständlich. Ich habe studiert und konnte mich dann genauso entwickeln wie die Jungs. Auch die Literatur greift das Thema Stellung der Frau auf. Christa Wolf beschreibt in Nachdenken über Christa T. die Folgen der harten Arbeit. Oh, sie sind auf der Höhe, wie sie schnell noch nach Feierabend durch die Geschäfte laufen, die Kinder aus der Krippe holen. Am meisten sieht man ihren Händen an. Kräftig, doch nicht ohne Gefühl. Sie halten auch den Mann noch, wenn's sein muss. Thank you. Um Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, führte der Staat Maßnahmen wie das Babyjahr ein, einen einjährigen Erziehungsurlaub. Irmtraut Gutschke, ehemalige Redakteurin des Neuen Deutschland, erinnert sich mit gemischten Gefühlen an diese Auszeit. Beim ersten Kind waren das ein halbes Jahr und beim zweiten war es ein ganzes Jahr. Und unter dem ganzen Jahr habe ich richtig gelitten, weil es war so langweilig. Also das Kind ist einerseits beschäftigt ein Jahr, man ist zugleich überfordert und unterfordert. Und ich habe mich so danach gesehnt, wieder in die Redaktion zu kommen, habe auch zwischendurch geschrieben, damit ich da wieder was drucken lassen konnte. Aber ich war dann froh, als dieses Jahr vorbei war. Und noch ein staatliches Geschenk gab es in der DDR. Einen freien Tag im Monat, bezahlt und nur für den Haushalt. Der sogenannte Haushaltstag. Ursprünglich als Lösung für den Arbeitskräftemangel gedacht, sollte er Frauen den Spagat zwischen Beruf und Familie erleichtern. Ab 1965 bekamen auch unverheiratete Frauen mit Kindern unter 18 Jahren diesen freien Tag. Ab 1970 schließlich alle vollzeitbeschäftigten Frauen. Ein freier, bezahlter Tag für Arztbesuche, Einkaufen, Putzen, alles, was im Alltag sonst liegen blieb. Lisa Sutschek beantwortet im DDR-Museum eine weitere Quizfrage zu den Mythen des DDR-Alltags. Hausarbeit auf Staatskosten, mal schauen, was da kommt. Männer erhielten staatliche Unterstützung für die Hausarbeit. Da bin ich jetzt selber, muss ich gerade mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Es könnte um den Haushaltstag gehen. Also Haushaltstag ist ein Tag im Monat, der eben Frauen in der DDR, vollbeschäftigten Frauen, zusteht. Doch wie viel Hausarbeit blieb am Ende wirklich übrig? Dass in vielen Fällen Frauen sich ihren Ehemännern unterordneten und von ihrem Leben frustriert waren, das hat Maxi Wander in »Guten Morgen, du Schöne« im Gespräch mit 19 Frauen in der DDR dargelegt. Deren Lebensgeschichten hat sie auf Tonband aufgezeichnet und in ihrem legendären Buch von 1977 dokumentiert. Angela, Seite 107. Meine Mutter tut grundsätzlich das, was mein Vater will. Er ist überzeugt von seiner Meinung und die hat er schon 50 Jahre. Steffi, Seite 176. Jede Zeit verlangt auch einen anderen Menschen und heute verlangt unsere Ökonomie die berufstätige Frau. Das verstehe ich, aber ich versuche mich drum herumzumogeln. Ich will eine Frau sein, so wie ich mir das vorstelle und wie ich mich wohlfühle. Solange man Berufstätigkeit als Ideal für jede Frau propagiert, kann man ihr nicht viele Kinder aufschwatzen. Da bleibt die Frau mit Kindern benachteiligt. Ein weiteres Paradoxon zeigte sich in der Bezahlung. Obwohl das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gesetzlich festgeschrieben war, verdienten Frauen bis Ende der 1980er Jahre durchschnittlich 30% weniger als Männer. Lisa Sutschek vom DDR-Museum. Es war von staatlicher Seite überhaupt nicht vorgesehen, dass es diese klassische Aufteilung, die gab es nicht, sollte es nicht geben, aber vor allem eben auch aus dem Grund wegen des Arbeitskräftemangels, weil man Frauen eben auch als Arbeitskraft gebraucht hat. Führungspositionen übernahmen in Politik und Wirtschaft meist Männer. Karriere bedeutete auch Kontrolle. Deshalb lehnte Irmtraut Gutschke diesen Schritt für sich ab. Also ich habe mir an einem gewissen Punkt meiner Arbeit, habe ich gesagt, ich will eine sehr gute Literaturkritikerin sein und ich will frei arbeiten. Aber ich will in keine Leitungsfunktion, denn das schränkt mich ein. Wenn man in eine Leitungsfunktion kommt, bekommt man zwar ein bisschen mehr Geld, aber man ist auf eine andere Weise nicht mehr so frei wie vorher. Also das habe ich dann irgendwann entschieden. Der Gedanke, die eigene Freiheit zu bewahren, statt sich in irgendeine Struktur pressen zu lassen, der ist schon bei Frauen vielleicht viel stärker. Wir haben dafür eine Nase, wo wir frei sein können und wo nicht. Ein berühmtes und schon früh straff organisiertes Element der DDR-Frauenpolitik war das System der Kinderbetreuung. Also wir stehen hier jetzt nochmal im Kindergarten und ganz klar, wenn es eben so eine Vollbeschäftigung beider Elternteile, Männern und Frauen gibt, dann muss natürlich auch die Kinderbetreuung irgendwie sichergestellt werden und die wird eben von staatlicher Seite flächendeckend bereitgestellt. Aber auch aus genau diesem Grund, weil Arbeitskräfte eben ja gebraucht werden, das heißt, genau, Kinderbetreuung muss Hand in Hand damit gehen. Und Kindergärten sind dann eben auch ganz häufig direkt am Betrieb mit angesiedelt. Genau, also es funktioniert tatsächlich. Man geht morgens zur Arbeit, ist dann auch gleich hat im Kindergarten gleich die Möglichkeit, eben die Kinder zur Betreuung zu geben und sie dann nach der Schicht auch wieder dort abzuholen. Diese frühe Sozialisierung in staatlichen Einrichtungen hatte Auswirkungen auf die familiären Strukturen. Während in westdeutschen Haushalten oft die Mutter als Hauptbezugsperson fungierte, wuchsen viele Kinder in der DDR in einem eher kollektiv geprägten Umfeld auf, das auch stark reglementiert war. Hausarbeit ist Frauenarbeit. Davon handelte auf augenzwinkernde Weise der Film »Der Mann, der nach der Oma kam«. Zeit müsste man, Zeit müsste man, Zeit Gudrun. Müsste man. Grüß dich, Günther, wie war's denn? Und wenn der ganze Schnee verbrennt, ich muss das Lied bis morgen drauf haben. Meine lieben Kollegen von der Sängergilde warten auf jeden falschen Ton. Nur Zeit müsste man, Zeit müsste man haben. Aber vielleicht müsste man auch ein richtiges Abendbrot haben. Noch dazu, wenn man gleich wieder weg muss. Ich muss nämlich heute noch zur Schallplatte. Was, du machst die kalte Platte? Kalte Platte, kalte Platte. Weißt du, was ich mache? Ich gehe in Kiez, kaufe mir eine Currywurst, einen halben Liter und für einen Sechser Ruhe. Komm, gute Fahrt. Papi. Was ist? Ach so. Musst du schon wieder weg? Ja. Nicht jedermann hat Kochen und Putzen oder die Betreuung der Kinder seiner Partnerin überlassen. Irmtraut Gutschke teilte sich die Arbeit zu Hause mit ihrem Mann. Wir haben es meist so gemacht, dass wir das versetzt gemacht haben. Derjenige, der früher gegangen ist, hat die Kinder dann auch früher abgeholt, sodass die Zeit der Kita nicht so lange sein sollte. Aber sagen wir mal, bis um 4 waren sie schon. Und ja, und meine Tochter sagt, na, ihr habt uns abgeholt, habt uns was zu essen gegeben, aber viel mehr war da nicht mehr. Frauen verdienten weniger als Männer. Sie waren aber emanzipierter und standen finanziell auf eigenen Füßen. DDR-Autorinnen erzählten in vielen Romanen von selbstbewussten Frauen, die mit beiden Beinen im Arbeitsleben stehen. Diese Autorinnen, die in die DDR-Literatur kamen, also die Brigitte Reimann, die Christa Wolf, die Eva Strittmatter, Gisela Steinigert, Irmtraut Morgner, Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne, das waren ja alles ganz emanzipierte Frauen. Ich will nicht nur funktionieren. Ich will wissen, warum ich etwas tue. Und ich will es mit Leidenschaft tun. Ich will nicht bloß eine gute Arbeiterin sein oder eine pflichtbewusste Mutter. Ich will als ganzer Mensch leben. Ich will nicht durchhalten, sondern mein Leben spüren. Maxi Wanders Interviewband »Guten Morgen, du Schöne« von 1977 zeigt Hoffnungen, Kämpfe und Selbstbilder in einer Gesellschaft, die offiziell Gleichberechtigung propagierte, aber in der Praxis oft noch traditionelle Rollenbilder fortführte. Wanders Werk wurde schnell zu einem Kultbuch der Frauenbewegung in der DDR und inspirierte viele Frauen dazu, ihre eigenen Lebensentwürfe zu hinterfragen. Wenn man zum Beispiel Franziska Linkerhand nimmt von Brigitte Reimann, also eine Architektin, die bauen will, wie sie sich das vorstellt und die, wie alle Architekten natürlich, mit den Auftraggebern zusammenstößt und dann daraus auch grundsätzliche Fragen macht. Ja, heute ist dieses Zusammenstoß mit den Auftraggebern ist eigentlich eine ganz normale Angelegenheit für einen freiberuflichen Architekten. Aber in der DDR wurde daraus dann auch eine grundsätzliche Frage, wie soll man leben, was für Wohnungen soll es geben, wie sollen Städte aussehen. Die Emanzipation schlug sich auch in der Scheidungsrate nieder. Frauen waren unabhängiger im Fall einer Trennung. Ab Mitte der 1950er Jahre waren Männer nicht mehr dafür verantwortlich, ihre geschiedene Frau zu ernähren. Diese stand finanziell auf eigenen Füßen. Der Grund für die hohe Scheidungsrate war auch die ungerechte Arbeitsverteilung im Haushalt. In den 1960er Jahren wurden 60% der Scheidungen von Frauen eingereicht. Interessant sind die Ehescheidungen. Da haben wir jetzt die Vergleichszahl, glaube ich, leider nicht dabei der Bundesrepublik. Aber die sind eben in der DDR auf jeden Fall deutlich höher. und hat eben mit der größeren ökonomischen Unabhängigkeit Frauen in der DDR zu tun. In der Regel ist es so, dass Kinder und Wohnung eigentlich bei der Frau bleiben. Das heißt, der Mann zieht aus, sucht sich was Neues. In der Regel wird kein Unterhalt gezahlt, sondern die Frau arbeitet meist weiter. Also findet so dann ihren Weg, die Familie. Es gab eine frühere gesellschaftliche Akzeptanz auch von nicht-ehelichen Lebensformen und von alleinerziehenden Müttern. Heike Trappe, Soziologin. Und vielleicht eine zunehmende Abhängigkeit von diesen sozialpolitischen Gegebenheiten, ja, weil darauf hat man dann schon gebaut, ne? Also darauf haben sich eben Frauen und ihre Partner auch verlassen, dass die also verlässlich zur Verfügung stehen. Frauen waren berufstätig und trugen doppelte Last, waren aber trotz eines geringen Einkommens weitaus selbstständiger als ihre Pendants in Westdeutschland. Also ich würde sagen, dass sie in mancherlei Hinsicht schon unabhängiger waren, also vor allem von männlichen Partnern, ja, also weil es eben diese Idee des männlichen Hauptverdieners nicht mehr gab und auch in der Praxis haben Frauen also mehr zum Haushaltseinkommen beigetragen, auch wenn sie nicht so viel verdient haben wie Männer, das muss man ja immer auch sagen. Und sie hatten damit natürlich stärker die Möglichkeit, sich auch aus unbefriedigenden Beziehungen zu lösen, also sprich tatsächlich eben sich scheiden zu lassen. Mitte der 1980er Jahre arbeiteten rund 90% aller Frauen in der DDR, während es in der Bundesrepublik nur etwa die Hälfte war. Durch das gute Kindergartennetz lag die Versorgungsquote bei fast 100%. Auch in anderen Bereichen war die DDR-Frauenpolitik fortschrittlich. Mit der Einführung der Fristenlösung 1972 konnten Frauen selbst über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Eine Regelung, die mit der Wiedervereinigung und der Einführung der bundesrepublikanischen Lösung den Frauen in der DDR verloren ging. Mit der Wiedervereinigung änderte sich das Leben vieler ostdeutscher Frauen radikal. Die Einführung der Marktwirtschaft brachte Massenarbeitslosigkeit und oft waren es gerade Frauen, die ihre Jobs verloren, besonders in Berufsfeldern, die in der DDR als typisch weiblich galten, etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen. Viele der sozialen Errungenschaften, die Frauen eine eigenständige Existenz ermöglicht hatten, etwa die überall verfügbare Kinderbetreuung, verschwanden oder wurden nur langsam in das neue System integriert. Wir haben in unseren Untersuchungen festgestellt, also für diejenigen, die so um 1930 herum geboren wurden, die wurden ja sozusagen kollektiv in den Ruhestand geschickt, also etwas früher, als es eigentlich unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Und es war ja einfach auch deshalb, um den Arbeitsmarkt zu entlasten, der ja dann sehr stark angespannt war, sodass also ja diese Generation relativ gut angekommen sind, weil sie eben oftmals doch auch recht gute Renten bekommen haben, gerade auch die Frauen aufgrund ihrer durchgängigen Berufstätigkeit oder ihrer doch intensiveren Berufstätigkeit als die Frauen in Westdeutschland beispielsweise. Und so war es so, dass also vor allem bei denjenigen, die so um die 50 waren zum Zeitpunkt der Wende, für die war es besonders schwierig, weil sie galten halt als zu alt, um nochmal sinnvoll für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden zu können, also mittels Qualifizierung. Sie waren aber eigentlich auch noch zu jung, um in den Ruhestand zu gehen. Und so gab es eben sehr viele Überbrückungsprogramme in dieser Zeit. Die Wende veränderte nicht nur das deutsch-deutsche Verhältnis, sondern auch das Verhältnis Mann-Frau. Das Seltsame ist ja, heute werden Frauenthemen wirklich hoch gehandelt und es gehört dazu und es ist wichtig. Aber in der DDR war das nicht so sehr stark. Also ich meine, es gab tatsächlich diese Frau von heute, da wurde also sehr viel über Frauenthemen geschrieben oder eben die Sibylle und so weiter. Diese Zeitung. Aber ansonsten war es dermaßen selbstverständlich im gesellschaftlichen Bewusstsein, dass da keine Kämpfe mehr ausgefochten werden müssen, sondern dass das in Ordnung ist. Interessant fand ich habe letztens ein Buch gelesen, was die US-amerikanische Journalistin Edith Anderson herausgegeben hat. Also in den USA hat die gelebt und ist dann mit einem DDR-Verleger in die DDR gegangen und hatte den Ehrgeiz, hier schriftstellerisch tätig zu sein. Und sie hat geschrieben, die Frauen der DDR, die waren eigentlich keine richtigen Frauenrechtlerinnen, weil sie das überhaupt nicht erkämpfen mussten. Das fiel ihnen in den Schoß, das war ihnen geschenkt. Deshalb war ihnen dieses Gefühl, dass sie dafür was tun müssen, überhaupt nicht gegeben. Und ausgerechnet Frauen gehören nach der Wende in Ostdeutschland zu den sogenannten Wendeverliererinnen. Noch einmal Heike Trappe, Soziologin an der Universität Rostock. Die Frauen in der ehemaligen DDR sind auch mit die ersten, die eigentlich von diesen starken großen Entlassungswellen betroffen sind. Also es ist häufig eine gerne unfreiwillige Zurückdrängung eigentlich auch wieder auf eine häusliche Rolle fast. Also vorher diese Zahlen der Vollbeschäftigung werden dann nie wieder erreicht. Und genau, wie gesagt, diese Arbeitslosigkeit spielt dann eine große Rolle in den ersten Jahren. Und dann natürlich auch diese Wanderungsbewegungen, die wirklich total interessant sind, dass gerade junge Frauen in den 90er Jahren eben den Osten Deutschlands, die neuen Bundesländer verlassen, in den Westen ziehen. Doch trotz der Herausforderungen brachten die neuen gesellschaftlichen Bedingungen auch Chancen mit sich. Frauen hatten nun mehr Möglichkeiten, selbst zu entscheiden, welchen Lebensweg sie einschlagen wollten. Ihre Rolle als Hausfrau war immer schon sehr viel mehr als nur putzen, kochen, waschen. Noch einmal Hedwig Richter. Ich denke, dass das Hausfrauenmodell auch wichtig war, um die Gesellschaft als demokratisch zu konstituieren. Und das klingt sehr, sehr widersprüchlich, weil es ja ein sehr ungleiches Modell ist. Aber das ist nicht ganz untypisch für Geschlechterfragen. Schon im 19. Jahrhundert sieht man das, dass Gesellschaften, die etwa diese Idee der universellen Gleichheit oder in der Französischen Revolution sieht man das schon, wo die Idee der universellen Gleichheit einhergeht mit einer drängenden Rechtfertigung, warum denn dann die Frau nicht gleich ist. Und dann muss das ganz ausformuliert werden, warum es die universelle Gleichheit gibt oder warum es etwa das gleiche, sogenannte gleiche Wahlrecht gibt, aber warum Frauen draußen bleiben. Auch wenn das Hausfrauenmodell ungleich war, Frauen kümmerten sich um Haushalt und Kinder, Männer bestimmten draußen, spielt es doch eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Demokratie. Denn dieser Widerspruch, alle Menschen sind gleich, aber Frauen nicht, zwang die Gesellschaft dazu, über Gleichheit nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen. So wurde der Widerspruch sichtbar. Und das brachte langfristig Veränderung. So dürfen Frauen längst wählen. Doch noch heute mangelt es ihnen an gleicher Bezahlung, gleichen Möglichkeiten, Arbeitsteilung in der Kindererziehung und im Haus. Das Erstarken autokratischer Strukturen sorgt für einen Backlash in puncto Frauenrechte. Und auch die Hausarbeit ist lange nicht so anerkannt, wie es wünschenswert wäre. Doch vieles hat sich zum Besseren gewendet. Was als privat gilt, war nie wirklich unpolitisch. Die Geschichte der Hausfrau zeigt, wie stark Heim und Herd von gesellschaftlichen Erwartungen durchzogen sind und wie hart Frauen dafür beurteilt werden. Heute vielleicht nicht brutaler als früher, aber nicht weniger gnadenlos. Nur unter anderen Vorzeichen. Das war Die lange Nacht über die Geschichte der Hausfrau von Susanne Lurweg und Sabine Oelze. Es sprachen Barbara Stoll, Philipp Scheppmann, Nicole Engeln und Josef Tratnik. Für den guten Ton sorgte Christoph Bette, Regie und Musikzusammenstellung Claudia Mützelfeld, Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Franz Fanon, den französischen Psychiater, Freiheitskämpfer und wichtigen frühen Denker der Dekolonialisierung, der im heutigen Diskurs eine sehr prominente Rolle spielt. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.